Man muss ein wenig ausholen, damit sich diese Theorie entfaltet. China baut bekanntlich seit Jahren seinen Machtbereich aus. Nicht nur in Asien, in Afrika, in Lateinamerika, im Mittleren Osten, sondern auch im Nahen Osten. Auch in Israel. Für Tel Aviv ist das Land nach den USA der zweitwichtigste Handelspartner. Und obwohl China wichtigster Abnehmer von iranischem Öl ist und sogar gerade mit Teheran vereinbart hat, für die kommenden 25 Jahre zusammenzuarbeiten, ist die Supermacht in Fernost für die Israelis kein Feind. China ist für Israel nicht einmal ein Gegner, sondern viel eher ein wichtiger Partner, mit dem man sich arrangieren sollte, dem man besser nicht auf die Füße tritt. Besonders deutlich wurde dieses Verhältnis vor einigen Jahren in der Bank of China-Affäre, die in Israel hohe Wellen schlug. Der Fall ist für uns besonders interessant, weil er viele Parallelen zum Fall Karli aufweist. Die Affäre nimmt ihren Anfang in der ersten Hälfte der 2000er Jahre, just in jener Zeit also, in der auch der chinesische Geschäftsmann erstmals auf dem Radar der Geheimdienste auftaucht. Damals stellen israelische Experten fest, dass die Bank of China, eine der vier größten staatlichen Banken, eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung palästinensischer Terrororganisationen spielt. Nach den Erkenntnissen der Ermittler fließt Geld aus dem Iran und Syrien über die Bank of China sowohl an die Hamas als auch an den islamischen Dschihad. Es sind die Jahre der zweiten Intifada, des palästinensischen Aufstands, und Israel wird gerade erschüttert von einer verheerenden Serie von Selbstmordattentaten. Was kann Israel tun? Geheimdienstmitarbeiter reisen 2005 in offizieller Mission nach China. Im Gepäck haben sie Kontonummern und Daten verdächtiger Überweisungen, wie die New York Times später schreibt. Das Ziel? Sie wollen die Chinesen dazu bringen, die Zahlungen zu unterbinden. Es ist exakt das gleiche Muster wie bei Karli. In beiden Fällen sprechen die Israelis zunächst bei der Regierung in Peking vor, wie im Fall Karli aus den bereits erwähnten WikiLeaks-Depeschen hervorgeht. Und in beiden Fällen lässt Peking die Israelis abblitzen. Also beschließt man in Tel Aviv, es über einen Umweg zu versuchen. Die USA. In Sachen Karli treten die Israelis an Robert Morgenthau und seine Staatsanwälte heran. Im Fall der Bank of China tut sich der Umweg über die USA durch einen tragischen Todesfall auf. Am 17. April 2006 zündet ein Selbstmordattentäter seinen Sprengstoffgürtel am Eingang eines Shawarma-Restaurants in Tel Aviv. Es ist eines der schwersten Attentate der zweiten Intifada. 11 Menschen sterben, 70 weitere werden verletzt. Unter den Todesopfern ist auch ein 16-jähriger Jugendlicher aus Florida, der mit seiner jüdischen Familie für die Pessachtage nach Israel gereist ist, um dort eines der wichtigsten jüdischen Feste zu begehen. Weil durch seinen Tod ein US-Bürger betroffen ist, bietet der Fall die Gelegenheit, in den Vereinigten Staaten gegen die Bank of China wegen Terrorfinanzierung vorzugehen. Das staatliche Finanzinstitut unterhält in den USA etliche Filialen. Die israelische Regierung drängt die Eltern des Opfers, so schreibt es die New York Times, gegen die Bank of China zu klagen. Regierungsvertreter versprechen der Familie, sie mit belastendem Material und einem wichtigen Zeugen zu versorgen, einem ehemaligen Mossad-Agenten, der an der israelischen China-Mission im Jahr zuvor beteiligt war. Die Eltern entscheiden sich zu kooperieren, wie etwa 20 weitere israelisch-amerikanische Familien, die Angehörige bei Terroranschlägen in Israel verloren haben. So kommt es zum möglicherweise bedeutendsten Fall von Terrorfinanzierung, der je in der Weltfinanzhauptstadt New York eingereicht wurde, wie die Jerusalem Post schreibt. Doch die Geschichte nimmt eine erstaunliche Wendung. 2013 plant Israels Regierungschef Netanyahu einen wichtigen Besuch. Er will für 5 Tage nach China reisen, mit dem neuen chinesischen Präsidenten Xi Jinping sprechen und Abkommen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit unterzeichnen. Plötzlich aber steht der prestigeträchtige Besuch auf der Kippe, und zwar, als die Chinesen eine Bedingung für engere Beziehungen stellen. Die israelische Regierung soll die Terrorprozesse gegen die Bank of China nicht weiter unterstützen. Der Besuch findet statt. Der Empfang für Israels Regierungschef in Peking, für seine Familie und eine große Wirtschaftsdelegation im Mai 2013 fällt ausgesprochen freundlich aus. Für den ehemaligen Mossad-Agenten Uzi Shaye hingegen, der den Terroropfern mit seiner Aussage helfen will, wird es ungemütlich. Zunächst lässt man ihm ausrichten, dass er bitte zu der Sache schweigen solle. Später wird er darauf erneut hingewiesen, mit Nachdruck, bei einem mehrstündigen Aufenthalt in Polizeigewahrsam. Die israelische Regierung untersagt ihm schließlich sogar die Aussage mit Verweis auf die nationale Sicherheit. Der Regierung schlägt daraufhin eine Welle der Empörung entgegen. Von Familien und Opferverbänden, von Kommentatoren und von den Amerikanern. Sie habe sich dem Diktat Chinas untergeordnet, vor wirtschaftlichem Druck kapituliert und sie schütze den Iran. Sie habe israelische Terroropfer betrogen und mit den USA ihren engsten strategischen Partner verraten, im gemeinsamen Kampf gegen den Terror und im Konflikt mit dem neuen Rivalen China. Das Verfahren gegen die Bank of China in New York wird 2015 nach 9 Jahren eingestellt, weil es nicht genügend Zeugen gibt. Dass darüber in Israel niemand öffentlich spricht, ist nicht verwunderlich. Seit Benjamin Netanyahus 5-tägigem China-Besuch erlebt der Handel zwischen den beiden Ländern einen rasanten Aufschwung. Firmen aus der Volksrepublik beteiligen sich an Kraftwerken und an Israels blühender Start-up-Szene. Sie bauen in Haifa einen neuen Containerhafen und sind lange Zeit im Rennen bei der Ausschreibung für eine neue U-Bahn-Linie in Tel Aviv. Still und heimlich übernehme Peking die kritische Infrastruktur des Landes, warnen Sicherheitsexperten. In den Hafenanlagen könnten die Chinesen Überwachungstechnik installieren und von dort aus Schiffsbewegungen ausspionieren, befürchten besonders die Amerikaner. Deren 6. Flotte ankert regelmäßig in Haifa und auch Israels atomwaffenfähige U-Boote liegen dort. Bei Tel Avivs neuer U-Bahn fürchteten Kritiker, im Falle eines Zuschlags könnten die Chinesen Abhörtechnik einbauen. Die Röhren verlaufen direkt vorbei am Hauptquartier der israelischen Streitkräfte und des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet. Am Ende dieser für uns neuen Theorie steht die Folgerung, dass die Israelis es vorziehen, China auf keinen Fall öffentlich anzugehen, auch nicht im Fall Carl Lee. Das haben wir nach unseren Gesprächen mit Sicherheits- und Geheimdienstexperten verstanden. Die Beziehungen zu China sind einfach zu sensibel und zu wichtig zugleich. Israel ist mittlerweile zu abhängig vom neuen Partner in Asien. Kapitel 19: Auge in Auge mit Chinas Außenminister. Ein Vormittag im Februar 2020. Polizeihubschrauber kreisen am Himmel, tausende schwer bewaffnete Polizisten haben ihre Posten bezogen, auf den Dächern liegen Scharfschützen in Stellung. Die Stadt befindet sich wie jedes Jahr um diese Zeit im Ausnahmezustand. Es ist Sicherheitskonferenz in München. Vom Flughafen rauschen Konvois mit schwarzen Limousinen heran. Eine nach der anderen hält in der Sperrzone vor dem Bayerischen Hof, einem traditionsreichen Luxushotel in der Altstadt, nicht weit vom Marienplatz. Präsidenten und Minister steigen aus den gepanzerten Wagen, Geheimdienstchefs, hochrangige Militärs und Vertreter der Rüstungsindustrie. Über die Jahre ist die Konferenz zum Stelldichein der internationalen Sicherheitspolitik geworden. 1963 trafen sich hier zum ersten Mal Politiker aus aller Welt, um über Kriege und Krisen zu diskutieren und, so zumindest die offizielle Lesart, sie zu verhindern. Damals hieß die Veranstaltung noch martialisch Wehrkundetagung. Gegründet hatte sie der frühere Wehrmachtsoffizier und spätere Widerstandskämpfer Ewald Heinrich von Kleist-Schmenzing. Anfangs kamen einige Dutzend Politiker und Diplomaten, darunter Henry Kissinger und Helmut Schmidt. Heute sind es mehr als 500 Teilnehmer, die zur Munich Security Conference anreisen, um zu diskutieren, zu streiten und zu verhandeln. Wir sind nicht zum ersten Mal als Journalisten bei dieser Veranstaltung, doch auf uns wirkt sie jedes Jahr aufs Neue wie ein weltpolitischer Fiebertraum. Durch die verwinkelten Gänge des Bayerischen Hofs schieben sich Staatschefs, Scheichs und Potentaten mit ihren Delegationen, Bodyguards mit Knopf im Ohr bereiten ihnen den Weg, vorbei an Milliardären, Unternehmenslenkern und hochdekorierten Offizieren. In kürzester Zeit spazieren Facebook-Chef Mark Zuckerberg, US-Außenminister Mike Pompeo und der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj an uns vorbei. Die damalige Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und der Investor George Soros verschwinden nacheinander in einem Gang, aus dem gerade Russlands Außenminister Sergei Lavrov kommt. Auf der großen Bühne im Ballsaal geht es in diesem Jahr vor allem um den schwindenden Einfluss des Westens. Der vielleicht noch wichtigere Teil der Konferenz aber läuft hinter verschlossenen Türen ab. In den Hinter- und Nebenzimmern treffen sich Regierungschefs, Außenminister und Sicherheitsberater, auch aus verfeindeten Lagern, um informell und ohne Protokoll miteinander zu sprechen. Sogar Gespräche zwischen den USA und dem Iran soll es hier in den vergangenen Jahren gegeben haben. Gleichzeitig finden im Hotel an diesem Wochenende unzählige Hintergrundrunden statt. Einzelne Delegationen oder Denkfabriken laden dafür kleine, handverlesene Runden von Journalisten, Politikern oder Sicherheitsberatern ein. Oft geht es darum, Argumente und Botschaften zu platzieren, die sich später in den Medien wiederfinden sollen. Etwa als drei hochrangige US-Beamte vor Journalisten sämtlicher deutschen Leitmedien davor warnen, beim Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G auf den chinesischen Konzern Huawei zu setzen. Das Unternehmen könnte im Auftrag der Führung in Peking geistiges Eigentum stehlen, Netzwerke sabotieren und Daten für chinesische Geheimdienste sammeln, so die US-Vertreter. Spione aus der Volksrepublik seien hochaktiv. In den USA seien mittlerweile in 80% aller Fälle von Wirtschaftsspionage chinesische Akteure involviert. Der amerikanische Spitzenbeamte, der das sagt, heißt John Demers. Als deutscher Journalist würde man mit ihm unter normalen Umständen kaum ins Gespräch kommen. Er ist der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt, zuständig für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. Hier aber, bei der Sicherheitskonferenz, können wir ihn einfach ansprechen. Apropos China, fragen wir ihn nach seiner Veranstaltung, was ist eigentlich mit Carl Li? Warum ist er noch immer auf freiem Fuß? Demers lacht. Weil wir ihn nicht finden können, sagt er. Und die CIA hinzuschicken und ihn einfach mitzunehmen, sei keine Option. Deswegen müssen die US-Behörden abwarten. Zum Beispiel, bis einmal ein Flugzeug mit Carl Li an Bord notlandet. In einem mit den USA verbündeten Land. Eine ehrliche Antwort. Oder nur eine ehrlich klingende Antwort. Dass jeder hochrangige Sicherheitsexperte der USA Carl Li auf dem Schirm hat, ist inzwischen keine Überraschung mehr. Wir sprechen an diesem Wochenende mit Experten für Rüstungskontrolle, für Raketen und mit Wissenschaftlern, die zu Chinas wachsendem Einfluss im Nahen Osten forschen. Der eigentliche Grund aber, warum wir bei dieser Konferenz sind, heißt Wang Yi. Er ist Chinas Außenminister und soll am Samstag um 11.45 Uhr auf der Hauptbühne sprechen, hoffentlich davor oder danach auch mit uns. Immer wieder sind US-Diplomaten seit Mitte der 2000er Jahre in seinem Ministerium wegen Carl Li vorstellig geworden. Immer wieder haben sie ihn darum gebeten, Li Fangweis Geschäfte mit dem Iran zu unterbinden. Doch seit 1,5 Jahrzehnten lassen die Chinesen sämtliche Bemühungen der Amerikaner ins Leere laufen. Die Vereinigten Staaten werfen der Regierung in Peking vor, gegen internationale Abkommen zur Rüstungskontrolle und gegen die von ihr selbst mit auf den Weg gebrachten UN-Sanktionen gegen den Iran zu verstoßen, indem sie Carl Li schützt. Die Vorwürfe sind heftig. Doch was sagt die chinesische Führung dazu? Einer der wichtigsten Grundsätze im Journalismus entspricht in etwa dem Audiatur et altera pars vor Gericht, was so viel bedeutet wie man höre auch die andere Seite. Im Journalismus heißt das, wenn wir jemanden Vorwürfe machen, bekommt derjenige immer die Möglichkeit, zu diesen Vorwürfen Stellung zu nehmen. Wir haben deshalb im Vorfeld der Konferenz eine offizielle Anfrage an die chinesische Botschaft in Berlin geschickt und um ein Interview mit dem Außenminister gebeten. Nicht einmal eine Absage haben wir erhalten. Aber wir wollen die Chance nutzen, den Außenminister direkt nach Carl Li zu fragen. Vor laufender Kamera. Denn parallel zu diesem Buch arbeiten wir auch an einer Fernsehdokumentation. Wir gehen zwar davon aus, dass er uns einfach stehen lässt, so wie es auch regelmäßig deutsche Politiker tun. Warum sollte sich Wang Yi ernsthaft auf eine Diskussion einlassen, in der China vermutlich nicht sonderlich gut aussehen wird? Wenn es aber irgendwo den Hauch einer Chance gibt, das offizielle China mit Carl Li zu konfrontieren, dann hier, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. In den Tagen zuvor haben wir den Plan des Hotels genau studiert. Wir haben uns die Ein- und Ausgänge des Saals angesehen, in dem der Außenminister sprechen wird, und haben Polizisten und Sicherheitsleute gelöchert. Wann und wo kommt seine Wagenkolonne an? Welchen Weg wird er wohl zur Bühne nehmen? Welche Möglichkeiten hat er, den Saal zu verlassen? Ein Kollege wird die Fragen stellen, die wir beantwortet haben möchten. Als ehemaliger Gastwissenschaftler an der Washingtoner Georgetown University sollte Wang Yi gut genug Englisch können, um unsere Fragen zu verstehen. Warum er Ka Li alias Li Fang Wei nicht stoppen lässt und warum die chinesische Regierung den Geschäftsmann beschützt. Während auf der Hauptbühne gerade Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Schwäche des Westens beklagt und hinter uns Österreichs damaliger Kanzler Sebastian Kurz vorbeihuscht, warten wir im Foyer. Bei jeder Wagenkolonne schnellt unser Puls nach oben. Vor dem Eingang ein Schwarm aus Kofferträgern und Sicherheitsleuten. Kameras sind auf die Limousinen gerichtet. Irgendwann geht eine Wagentür auf und es ist soweit. Wang Yi steigt aus, durchquert den Schwarm und schreitet staatsmännisch in das Foyer. Um seinen Nacken liegt ein purpurroter Schal. Sein Atlatus braucht keine Aufforderung. Er greift automatisch nach dem Schal des Ministers, als dieser wortlos und mit starrem Blick nach vorne im Gehen seinen Mantel ablegt. Manchmal zeigt sich Macht in den kleinen Details. Während Wang Yis Rede postieren wir uns am Bühnenrand. Genauer gesagt am vorderen linken Eck des Podiums. Unsere Vorrecherche hat ergeben, hier wird er später vorbeikommen, egal welche der beiden Ausgangstüren er nimmt. Wang Yi hält seine Rede auf Chinesisch. Er spricht über dieses neue Virus namens Corona. Wie die meisten hier im Saal haben wir im Februar 2020 nicht die leiseste Ahnung, was da auf die Welt zurollt. Die globale Pandemie ist noch weit weg. Uns beunruhigt in diesem Moment eher, dass die chinesischen Delegationsmitglieder beginnen, uns zu mustern und dass sie versuchen, die Namen auf unseren Akkreditierungen abzulesen. Sie diskutieren, telefonieren und wir sehen, wie einer von ihnen dezent auf eine Tür auf der anderen Seite der Bühne deutet. Dort geht es zur Küche, so viel wissen wir. Doch was, wenn es dort einen Hinterausgang gibt? Stehen wir vielleicht doch auf der falschen Seite? Während Wang Yis rhythmisch-melodisches Chinesisch durch den Raum schallt, schleichen wir uns mit unseren Kollegen auf die andere Seite des Saals. Nach gut 20 Minuten brandet der Schlussapplaus auf. Dann geht alles ganz schnell. Der Minister und sein Tross verschwinden durch die Küchentür. Und wir hinterher. Vorbei an verdutzt reinblickenden Kellnern und Sicherheitsleuten in den Saal nebenan. Dort schüttelt der Außenminister diverse Hände. In einem günstigen Moment drängt sich unser Kollege dazwischen und fragt ihn direkt nach Li Fang Wei. Der Minister lässt sich die Fragen von seiner Dolmetscherin übersetzen, schüttelt den Kopf und antwortet auf Chinesisch. »Diese Anschuldigungen sind unbegründet«, übersetzt die Dolmetscherin. Wang Yi klopft unserem Kollegen auf die Schulter und zieht lächelnd ab. Ein einziger Satz und doch viel mehr, als wir uns von diesem Tag erhofft hatten. Der Außenminister Chinas hat die Vorwürfe der Amerikaner im Fall Ka Li zurückgewiesen. Und was für uns noch interessanter ist, als der Name Li Fang Wei fiel, wusste er sofort, wovon wir sprechen. Draußen vor dem Hotel steigt Wang Yi in seine Limousine. In dem Moment, als sich die Tür schließt, ist sein Lächeln verschwunden. Durch die verspiegelte Scheibe sehen wir kurz in sein Gesicht. Mit eisigem Blick sagt er etwas zu seinem Mitarbeiter. Er wirkt verärgert. Die Wagenkolonne rauscht davon. Einer von uns hat kurz darauf eine Nachricht von der Veranstaltungsleitung auf dem Handy mit einer dringenden Rückrufbitte. Die Kollegen hätten es gerade ein bisschen übertrieben, in der Küche, beim chinesischen Außenminister. Kapitel 20: Trumps Trumpf. Die Schlagzeilen, die von der Münchner Sicherheitskonferenz 2020 um die Welt gehen, drehen sich vor allem um ein Thema: die Rivalität zwischen Washington und Peking. US-Präsident Donald Trump hat zwei seiner wichtigsten Kabinettsmitglieder nach München geschickt: Außenminister Mike Pompeo und Verteidigungsminister Mark Esper. Und beide haben eine gleichlautende Botschaft: Die größte Bedrohung für die Vereinigten Staaten und für die westliche Welt ist China. Nach dem Kalten Krieg war man in Europa und den Vereinigten Staaten gut 25 Jahre lang von der Grundformel Wandel durch Handel überzeugt. Ein sich wirtschaftlich öffnendes China werde sich auch politisch unweigerlich anpassen müssen. Mit freier Presse und unabhängigen Gerichten. Und dann sei da ja auch noch das Internet, das kein Staat der Welt werde kontrollieren können. So dachte man lange. 2001 wird China daher in die Welthandelsorganisation aufgenommen. Im selben Jahr werden die Olympischen Sommerspiele 2008 nach Peking vergeben. Jede Menge Vorschusslorbeeren. Aber das Land entwickelt sich anders als gedacht. Spätestens seit Xi Jinping 2012 zum Parteichef aufsteigt und im Frühjahr 2013 zum Staatspräsidenten bestimmt wird, schottet sich China von Jahr zu Jahr stärker ab. Aus Angst um ihre Macht schüren Xi und seine Leute den Nationalismus im Land. Der Todfeind seien die USA und der dekadente Westen. Ein neuer kalter Krieg zieht herauf. So sehen es auch die Gäste aus Washington. In Europa werde viel über die Herausforderungen durch Russland diskutiert, sagt US-Verteidigungsminister Esper zu Beginn seiner Rede, 2 Stunden bevor Chinas Außenminister Wang Yi auf dieselbe Bühne tritt. Er aber wolle sich an diesem Vormittag auf jenes Land konzentrieren, das dem Pentagon die größten Sorgen bereite. Chinas kommunistische Partei bewege sich unter Xi Jinping noch schneller als in der Vergangenheit in die falsche Richtung. Mehr interne Repression, mehr räuberische Wirtschaftspraktiken und, was ihn am meisten beunruhige, eine aggressivere militärische Haltung. Die internationale Gemeinschaft müsse endlich aufwachen, ruft Esper den Zuschauern im Saal zu. Wir zweifeln zwar oft an der Transparenz und Ehrlichkeit Pekings, sagt er, doch wenn es um ihre Sicherheitsziele geht, sollten wir die chinesische Regierung beim Wort nehmen. Bis 2035 wolle sie die militärische Modernisierung des Landes abschließen. Bis 2049 strebe sie die Vorherrschaft in Asien an, als die überragende globale Militärmacht. China und die USA sind auf direktem Kollisionskurs. Am späten Nachmittag, als es draußen schon dämmert, nimmt auf dem Podium in der Dachgartenlounge des Bayerischen Hofes ein älterer Herr in beigefarbenem Anzug und schwarzen Turnschuhen Platz. Es ist der Harvard-Professor Graham Allison, ein ehemaliger US-Regierungsberater und viel zitierter Politikwissenschaftler. Sowohl in Washington als auch in Peking ist er ein geschätzter Gesprächspartner, wenn es darum geht, die Motive der jeweils anderen Seite zu verstehen. Allison hat ein Buch über die Beziehungen beider Länder geschrieben, das er auf der Sicherheitskonferenz vorstellt. Die Übersetzung des Buchtitels lautet »Für den Krieg bestimmt« ohne Fragezeichen. Neben Allison sitzt ein Mann, den viele Amerikaner als Helden verehren, der ehemalige CIA-Direktor und 4-Sterne-General David Petraeus, der im letzten Irakkrieg eine entscheidende Rolle gespielt hat. Als Moderator der Veranstaltung befragt Petraeus vor ein paar Dutzend Zuhörern den Harvard-Professor, während draußen langsam die Dächer der Münchner Altstadt im Dunkeln verschwinden. Wer die Beziehungen zwischen den USA und China im 21. Jahrhundert verstehen wolle, sollte weit zurück in die Geschichte schauen, empfiehlt Graham Allison. Die Konkurrenz zwischen der etablierten Supermacht USA und der aufstrebenden Supermacht China erinnere an die Phase vor dem Peloponnesischen Krieg, der im 5. Jahrhundert vor Christus das antike Griechenland verwüstet hat und über den der griechische Historiker Thukydides schrieb, es waren Athens Aufstieg und die Angst, die dieser in Sparta hervorrief, die einen Krieg unvermeidbar machten. Allison spricht deshalb von der Thukydides-Falle, wann immer sich eine etablierte Macht durch eine aufstrebende bedroht sieht. Für sein Buch hat er in der Geschichte nach Beispielen für eine solche Konstellation gesucht. 16-mal ist er in den vergangenen 500 Jahren fündig geworden. Und seine Analyse fällt wenig ermutigend aus. In 12 Fällen kam es zum Krieg. Und zwar meist nicht, weil eine der Mächte dies beabsichtigte, sondern weil durch einen eher unbedeutenden Vorfall eine unheilvolle Spirale in Gang gesetzt wurde, weil die eine Macht meinte, sie müsse Härte zeigen, und die andere noch härter darauf reagierte. Das wohl verheerendste Beispiel dafür, der Erste Weltkrieg, der durch ein Attentat auf den österreichischen Thronfolger in Sarajevo ausgelöst wurde. Das Ereignis schaffte es damals laut Allison zunächst nicht einmal auf die Titelseiten in London oder New York. Doch binnen 5 Wochen waren sämtliche europäischen Großmächte in einen Krieg verwickelt, der am Ende 17 Millionen Menschen das Leben kostete. Wird es so auch einmal mit den USA und China laufen? Ein vermeintlich kleiner Konflikt, ein Cyberangriff vielleicht oder ein Zwischenfall mit 2 Kriegsschiffen im südchinesischen Meer, der einen verheerenden Krieg auslöst, einen Krieg, den niemand in Peking oder Washington will, weil jedem klar ist, dass dieser in einer Katastrophe enden könnte, wenn 2 Atommächte direkt aufeinanderprallen. Auch wenn Donald Trump nicht gern liest, sein damaliges Umfeld im Weißen Haus kennt die düstere Studie. Zu Beginn von Trumps Präsidentschaft wird Graham Allison sogar eingeladen, um Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats darüber zu unterrichten. Ob die US-Regierung daraus allerdings die richtigen Schlüsse zieht, ist eine andere Frage. Trump belegte 2018 Waren aus China mit Strafzöllen. Und in Kanada wird die Finanzchefin des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei festgenommen, weil ihr Unternehmen trotz aller Sanktionen mit dem Iran Geschäfte gemacht haben soll. Trumps Diplomaten machen, wie auf der Münchner Sicherheitskonferenz, Druck auf befreundete Staaten, chinesische Firmen beim Ausbau ihrer Handynetze außen vor zu lassen. Und dann schickt Trump auch noch Kriegsschiffe ins südchinesische Meer und Militärausbilder nach Taiwan. Statt Spannungen abzubauen, nutzt die Trump-Regierung jede Gelegenheit, um den Druck auf Peking zu erhöhen. Dafür ist auch der Fall Carly perfekt geeignet. Kein Wunder, dass Donald Trumps Außenpolitiker nach dem verpufften Carly-Blitz der Obama-Regierung das Thema wieder hochziehen. Den Anfang macht im November 2018 Christopher Ford, der Nachfolger von Thomas Countryman als Vizestaatssekretär im Außenministerium für Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen. Li Fangwei unterstütze weiterhin die Bemühungen des Iran, noch bessere Raketen zu entwickeln, sagt er bei einer Veranstaltung der konservativen Denkfabrik Heritage Foundation in Washington. Carly habe im Laufe seiner Karriere den Iran mit Komponenten ausgestattet, die bei der Entwicklung von Raketen mit größerer Genauigkeit und Reichweite helfen. In seiner Rede, die das US-Außenministerium in Auszügen auf Twitter verbreitet, wirft er der chinesischen Regierung vor, keine wirksamen Maßnahmen zu ergreifen, um Carlys Aktivitäten einzudämmen. Es ist eine Anklage, oder besser gesagt, die Ouvertüre zu einer Anklage. Denn schon im Januar 2019 veröffentlicht das US-Außenministerium Fotos eines Treffens von Spitzendiplomaten am Rande einer Konferenz der 5 offiziellen Atommächte in Peking. Die Bildbeschreibung ist eine Kampfansage. Bei ihren Gesprächen mit ihren Amtskollegen in China forderte Staatssekretärin Thompson die Chinesen auf, dabei zu helfen, Li Fangwei, auch bekannt als Carly, vor Gericht zu stellen. Es folgt der zweite Teil der Anklage. Der Iran ist in hohem Maße von Li Fangwei abhängig, der die iranischen Militärprogramme seit Anfang 2000 unterstützt. Li beschafft den Großteil der Materialien und Ausrüstung für das ballistische Raketenprogramm des Iran. Das FBI suche weiterhin nach Möglichkeiten, ihn dafür vor Gericht zu bringen. Es folgen neue Sanktionen gegen Carly, sein Unternehmen, sämtliche Untereinheiten oder Tochterfirmen. Sie alle können nicht mehr in Dollar handeln. Amerikanischen Unternehmen sind jegliche Geschäfte mit ihnen untersagt. Doch das geht beinahe unter, denn Trumps Regierung verhängt in diesen Monaten viele Sanktionen. Gegen Syrien, Kuba, Russland, Nordkorea und Venezuela. Es sind so viele, dass Experten von einem regelrechten Flächenbombardement sprechen. Und Amerikas Journalisten stumpfen entsprechend ab. Längst vermelden die Zeitungen neue Sanktionen nur noch in den Randspalten. Im Fall Carly will das Weiße Haus aber die volle Aufmerksamkeit. Möglichst viele Menschen sollen von den Sanktionen gegen den chinesischen Waffenhändler erfahren. Und so schlagen Trumps Mitarbeiter einen ungewöhnlichen Weg ein. Sie laden Jeff Stein, einen der renommiertesten Journalisten, wenn es um Amerikas Geheimdienste geht, ins Weiße Haus ein. Jeff Stein war einst selbst Nachrichtendienstoffizier beim US-Militär. Er diente in Vietnam, wurde ausgezeichnet. Später hat er für die Washington Post gearbeitet. Bis heute ist er Mitglied in der Association of Former Intelligence Officers, einem Club für Geheimdienstveteranen. Als der Anruf aus dem Weißen Haus kommt, ist er bereits 75 Jahre alt und schreibt für das Nachrichtenmagazin Newsweek eine Kolumne zu Geheimdienstthemen, den Spy Talk. »Sie haben mich kontaktiert und zu einem Gespräch eingeladen«, erinnert sich Steen. »Das war schon sehr ungewöhnlich.« Denn normalerweise ist er es, der um Gespräche bittet, nicht umgekehrt. Im Old Executive Office Building neben dem Weißen Haus, in dem rund 5 Jahre zuvor die US-Regierung unter Präsident Obama ihren Kali-Blitz vorbereitete, trifft Steen auf mehrere Beamte, die ihm ausführlich über Kali berichten, über seine Firmen, seine Exporte und vor allem die Gefahr, die von ihm ausgehe. Steen hört zu, stellt einige Nachfragen. Zurück im Büro spricht er mit seinen Quellen über den geheimnisvollen Chinesen. Im Mai 2019 veröffentlicht er einen Artikel in Newsweek. Er zitiert darin einen namentlich nicht genannten US-Beamten, der Peking regelrecht droht. Die Sanktionen seien nur der erste Schuss einer gut durchdachten, methodischen Kampagne, die wir gegen China betreiben werden. Die amerikanische Regierung wolle Peking davon überzeugen, dass es, falls China als verantwortungsbewusste Nation angesehen werden möchte, viel einfacher sei, Kali zu stoppen oder gar an die USA auszuliefern, damit er für seine Verbrechen gerade stehen könne. Andernfalls werde Washington die Kosten weiter in die Höhe treiben, in Form von politischem, diplomatischem und wirtschaftlichem Schmerz. Im Juni 2019 verkündet Vizestaatssekretär Christopher Ford bei einer Anhörung im Kongress, China sei weltweit die wichtigste Quelle für Materialien und Komponenten für die Produktion von Raketen und Massenvernichtungswaffen. Und der Posterboy dieser unglücklichen Tatsache sei Carl Lee. Kurz darauf reisen wir nach Washington. Wir wollen Christopher Ford treffen. Vorausgegangen sind monatelange E-Mail-Wechsel mit der Presseabteilung des US-Außenministeriums. Immer wieder haben wir angefragt, Termine anvisiert und wieder verschoben, bis wir schließlich die finale Bestätigung für unser Interview mit dem Spitzendiplomaten bekommen haben. Es soll an einem Montagmorgen stattfinden. Unser Flug geht am Samstag zuvor. Doch am Freitag um 22.11 Uhr empfangen wir eine E-Mail des US-Außenministeriums, die wie ein Schlag in die Magengrube wirkt. Christopher Ford werde doch nicht für uns zur Verfügung stehen, schreibt uns die Presseabteilung, wegen eines Terminkonflikts. Aber man habe hochrangigen Ersatz gefunden. Statt Christopher Ford werde uns Donald Trumps Sonderbeauftragter für den Iran, Brian Hook, ein Interview geben, mit einer kleinen Anpassung, was das Thema angehe. Brian Hook werde uns zu den historischen Elementen der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran Auskunft geben. Auf Fragen zu Kali könne er jedoch nicht eingehen. Wir fluchen eher selten. In diesem Moment aber stoßen wir Begriffe aus, die wir hier besser nicht wiedergeben. Wir versuchen alles. Versuchen in Washington, wo es zu diesem Zeitpunkt später Nachmittag ist, jemanden telefonisch zu erreichen. Wir fragen, ob wir den Termin noch einmal verschieben können. Nein. Ob nicht doch zumindest Brian Hook über Kali sprechen kann. Nein. Warum er nicht will? Das könne man uns nicht sagen. Da sei nichts zu machen. Wir fliegen trotzdem hin. Die Frist, um unsere Flüge zu stornieren, ist ohnehin verstrichen. Ankunft in Washington am Außenministerium der Vereinigten Staaten, einem großen grau-gelben Klotz aus Kalkstein. Eine Mitarbeiterin aus der Pressestelle nimmt uns in Empfang. Wir passieren die Sicherheitsschleuse, werden vorbeigeführt an einem Saal mit offener Tür, in dem gerade Henry Kissinger eine Rede zum 230-jährigen Bestehen des Außenministeriums hält und kommen schließlich in dem Raum an, in dem das Interview stattfinden soll. Es ist ein perfekt ausgeleuchtetes Fernsehstudio, das vom Außenministerium selbst betrieben wird, mit nachgebildeten antiken Säulen und der Attrappe eines Fensters, das so aussieht, als sei im Hintergrund Washington im Abendlicht zu sehen. Dann kommt er auch schon, Brian Hook, gut gelaunt, mit federnden Schritten. Kurz zuvor war er noch in Marokko, in Israel und Jordanien, wie er uns erzählt, und am selben Tag müsse er noch weiter nach Saudi-Arabien, zu einer mehrtägigen Nahost-Tour mit Jared, Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Auch wenn er nicht viel Zeit habe, er freue sich sehr, uns zu sehen, sagt er. Auf den ersten Blick wirkt Hook nicht unbedingt wie ein typischer Repräsentant der Trump-Regierung. Verbindlich, aufgeräumt und freundlich. Aber, und das wird sofort klar, er ist ultra hart in der Sache. Wir nehmen Platz und es folgt eine Druckbetankung mit Anti-Iran-Rhetorik. 25 Minuten schwarz und weiß, ohne Zwischentöne. Dass der Iran Terrorismus exportiere, den Nahen Osten destabilisiere, Europa und die Vereinigten Staaten bedrohe und dass gegen das Regime in Teheran nur eine Strategie helfe. Maximaler Druck. Aber was ist mit China? Und mit Carl Lee? Wir sind tausende Kilometer geflogen und auch wenn uns die Pressestelle aufgefordert hat, nicht nach ihm zu fragen, wir tun es trotzdem. Brian Hooks Antwort ist kurz. Ich habe keinen Kommentar zu Carl Lee. Nein, ich habe keine neuen Informationen, die ich Ihnen mitteilen könnte. Dann ist das Interview zu Ende. Wir sind ratlos. Für jemanden wie Brian Hook müsste unsere Frage doch eine Steilvorlage sein, um gegen Iraner und Chinesen zugleich vom Leder zu ziehen. Woher kommt diese plötzliche Zurückhaltung der Amerikaner? Eine Antwort darauf finden wir auch nach unserer Rückkehr erst einmal nicht. Alles, was wir bekommen, ist eine Andeutung. Eine unserer Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut ist, sagt uns, der plötzliche Rückzieher komme daher, dass etwas im Gange sei. Mehr allerdings, sagt uns die Quelle, könne sie uns leider auch nicht verraten. Kapitel 21. Jagen wie die Krokodile. Der Tod lauert am Wasserloch. Dort, wo Giraffen und Wildschweine, Zebras und Gazellen ihren Durst stillen, warten die Leoparden und Löwen. Versteckt hinter Büschen, geduckt hinter Hügeln, harren sie aus, bis ihre Opfer die letzte Vorsicht vergessen. Sobald durstige Tiere nach Tagen ohne einen Tropfen Flüssigkeit zu trinken beginnen, schlagen die Jäger zu. Ein ähnliches Prinzip nutzen auch Hacker. Sie präparieren Websites, von denen sie wissen, dass ihre Opfer sie immer wieder aufsuchen, mit Schadsoftware. Sobald eine derart modifizierte Seite angesurft wird, schlagen die Hacker zu. Sie spielen ihren Opfern, in der Regel unbemerkt, Schadsoftware auf und können damit deren Rechner ausspähen. Zwar geht es dabei anders als am Wasserloch in der afrikanischen Steppe in der Regel nicht um Leben und Tod. Die Folgen von Waterholing, wie Experten den Trick nennen, können aber gravierend sein. Waterholing-Angriffe gelten als selten. Meistens werden sie genutzt, um eine ganz spezielle Zielgruppe in eine digitale Falle zu locken. Es kann sich bei den Opfern um Mitarbeiter einer bestimmten Branche handeln, die ausgespäht werden soll, oder um die Beschäftigten eines einzelnen Unternehmens, das die Hacker ins Visier genommen haben. Ein solcher Angriff kann sich aber auch gegen Journalisten richten, die sich für eine bestimmte Person interessieren. Für einen Waffenhändler aus China zum Beispiel. Oder gegen Carl Lee selbst. Denn wer kennt das nicht? Sich mal eben selbst googeln. Und wer hat sich noch nicht dabei ertappt, auch mal unbekannte Seiten anzuklicken, sofern dort ein Treffer angezeigt wird? Die mysteriöse Website whoisliefangwei.com treibt uns noch immer um. Wir haben deshalb einen der weltweit führenden Cyber-Experten getroffen, ihm die Homepage gezeigt und er hat versprochen, sie sich genauer anzusehen. Als wir nach einiger Zeit nachhaken, schreibt er uns zurück, dass er sich nicht sicher sei, ob er diese Recherche fortführen wolle. Sollte sich der Verdacht erhärten, dass Israels Geheimdienste hinter der Seite stecken, werde er die Finger davon lassen, hat er schon bei unserem ersten Treffen gewarnt. Er bittet um etwas Bedenkzeit. Wir hören nie wieder von ihm. Sollte whoisliefangwei.com ein Waterhole sein, womöglich ersonnen von israelischen Agenten, haben wir ein Problem. Denn wir haben die Seite in den vergangenen Wochen dutzende Male angesurft und durchgeklickt, die arabische, die englische und die chinesische Fassung. Zwar haben unsere Virenscanner nicht angeschlagen, aber was heißt das schon? Deswegen kontaktieren wir Thorsten Holz. Er ist IT-Sicherheitsforscher und Professor an der Ruhr-Universität Bochum. 2019 hat Holz zusammen mit einem Doktoranden auf unsere Bitte hin eine App namens Fengcai, sammelnde Honigbienen, untersucht, die chinesische Grenzer ahnungslosen Touristen auf ihre Handys aufspielen. Ein Deutscher, der von Kirgisistan nach China eingereist war, hatte uns für diese Recherche sein Handy überlassen. Holz und seine Kollegen untersuchten die Software, um herauszufinden, was genau sie eigentlich kann. Das Ergebnis war erschreckend. Die App greift auf Informationen auf dem Smartphone zu, darunter Kontakte, Kalender, SMS, Standort oder Anruflisten und überträgt diese an ein Rechenzentrum der Behörden. Außerdem sucht das Programm nach Dateien, die aus Sicht des chinesischen Apparats verdächtig sind. Dazu gehören selbst harmlose religiöse Inhalte sowie Dateien mit Bezügen zu Taiwan oder Tibet, aber auch ein Song der japanischen Metalband Unholy Grave. Die Führung in Peking wollte uns diesen Umstand auf Anfrage damals nicht erklären. Holz will uns auch diesmal helfen. Mit einem speziell für solche Untersuchungen ausgerüsteten Computer besucht er whoisleefangwei.com, klickt sich durch die Unterseiten und wartet. Er wartet, was auf seinem Rechner geschieht. Erkennen seine Analyseprogramme ungewöhnliche Prozesse, die im Hintergrund anlaufen? Werden ihm heimlich gefährliche Codes auf den Computer gespielt? Fehlanzeige. Doch was ist, wenn die Angreifer ihre Falle so maßgeschneidert haben, dass nur Chinesen hineintappen können? Zum Beispiel Carl Li. Technisch wäre das relativ einfach, denn die Betreiber können in der Regel anhand der IP-Adresse erkennen, woher die Besucher ihrer Seite stammen. Also schickt Holz einen präparierten Laptop nach Hongkong. Von dort bringen wir ihn nach Peking und verbinden ihn mit dem Internet. Mit Google Chrome, dem in China beliebtesten Browser, surfen wir die Website an. Dann mit Microsofts Edge-Browser, mit Mozilla Firefox. Danach schicken wir den Laptop zurück nach Bochum. Thorsten Holz und seine Kollegen untersuchen ihn gründlich, finden aber nichts Ungewöhnliches. Was wir vor uns haben, ist also wahrscheinlich keine Falle. Oder sie ist so raffiniert, dass selbst Experten wie Holz sie nicht entdecken. Was es aber ist und wer die Seite erstellt hat, sie pflegt und befüllt, den Antworten darauf sind wir nicht näher gekommen. Whoisleefangwei.com bleibt ein Rätsel, eines von vielen. Wer sich mit Carl Li befasst, stößt ständig auf neue Ungereimtheiten, die für sich genommen nichts Besonderes sind. Menschen verhalten sich nicht immer berechenbar. Und Zufälle gibt es eben, aber in ihrer Häufung verwundern sie. Da wäre zum Beispiel die Sache mit der ersten Anklage gegen Carl Li. Sie war noch geheim, da stellte ein Blog namens Proliferation Post bereits ein Dokument aus den Ermittlungsunterlagen ins Netz. 4 Jahre später veröffentlichte derselbe Blog das erste und bislang einzige bekannte Foto von Carl Li. Jenes verpixelte Bild, das später auf dem Most Wanted Poster des FBI zu sehen ist. Ein Foto wohlgemerkt, das nach unseren Informationen von einer Passkopie stammt, an die US-Behörden gelangt sind. Wie aber kam es zur Proliferation Post? Und wer steckt hinter dem Blog? Wer hatte ein Interesse daran, dass das Foto öffentlich wird? Oder das bereits erwähnte Facebook-Profil eines Carl Li aus Dalian? Es ging ausgerechnet 2 Tage nach der zweiten Anklage in den USA 2014 online. Ja, das sei alles sehr seltsam, schreibt uns Aaron Arnold, jener ehemalige FBI-Analyst, der mit seinen Fragen und Hinweisen unsere Recherche angestoßen hat. Ehrlich gesagt, nach wie vor finden wir auch Arnold etwas, seltsam. Wir sind nun schon seit einigen Jahren mit ihm in Kontakt, haben ihn getroffen und immer wieder mit ihm telefoniert oder per Videochat gesprochen. Zwischenzeitlich hat er für die Vereinten Nationen gearbeitet, als Experte für das nordkoreanische Atomraketenprogramm. Jetzt ist er für das britische Royal United Service Institute tätig, einen Think Tank, dem eine auffällige Nähe zu britischen Geheimdiensten nachgesagt wird. Aber ganz unabhängig davon, wo er gerade arbeitet, schickt er uns immer wieder neue Informationen, Hinweise und Rechercheideen. Was also treibt ihn eigentlich an? Will Arnold uns vielleicht im Auftrag von irgendjemandem manipulieren? Die Verbindungen der CIA zur Harvard-Universität, deren Mitarbeiter er bis heute ist und wo er zum ersten Mal Kontakt zu uns aufgenommen hat, sind bekannt. Die Hochschule war Teil des einstigen Officer-in-Residence-Programms der CIA. Der Geheimdienst schickte Agenten nach Harvard, um amerikanische Studenten für den Dienst anzuheuern und Ausländische als Informanten in ihren Heimatländern anzuwerben. Zwar ist das offizielle Programm mittlerweile eingestellt, die CIA-Mitarbeiter kommen aber angeblich noch immer an die Universität. In der Regel, so viel ist bekannt, schreiben sie sich mit Wissen der Hochschule unter falschem Namen für die Mid-Career-Programme ein. Für Studienprogramme also, die sich an Männer und Frauen richten, die schon einige Jahre in ihrem Job tätig sind. Wenn sie von ihren Mitstudenten nach ihrem Vorleben gefragt werden, erzählen sie, sie hätten zuvor beim US-Außenministerium gearbeitet. An der Kennedy School, der Harvard-Kaderschmiede für Politiker, Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter, hört man diese Antwort oft. Sehr oft. Sind wir also ins Visier amerikanischer Behörden geraten, einfach weil wir uns dort Seminare und Vorträge angehört haben? Ist Arnold schlicht eine Art Anwerber, der Journalisten für Geheimdienstarbeit einspannen will, damit sie gezielt bestimmte Themen in die Öffentlichkeit bringen und diesen Relevanz verleihen? Offiziell ist er neben seinen anderen Jobs bis heute Associate, also eine Art wissenschaftlicher Mitarbeiter am Belfer Center for Science and International Affairs, einem Forschungsinstitut, das zur Kennedy School gehört. Zu den derzeitigen Fellows zählt der frühere CIA-Agent Rolf Moward Larsen. Mit ihm durfte Arnold im Januar 2018 in Tel Aviv Einblick in jene Geheimdokumente zum iranischen Atomprogramm nehmen, die der Mossad in Teheran erbeutet hatte. Zu den ehemaligen des Belfer Centers gehören auch der ehemalige CIA-Vizechef Michael Morell und der ehemalige CIA-Direktor David Petraeus. Einer von Arnolds Vorgängern als Associate war der CIA-Agent Charles G. Cogan. Sogar für Harvard und die Kennedy School ist das alles ein bisschen viel CIA, auch wenn Arnold versichert, für keinen Geheimdienst zu arbeiten. Die Story vom chinesischen Waffenhändler, der den Iran beliefert, passt perfekt in das Narrativ der damaligen US-Regierung unter Donald Trump. Kurz vor unserem ersten Treffen mit Arnold hat der damalige US-Präsident Teheran ein letztes Ultimatum gestellt. Wenig später verkündet er tatsächlich den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran, das Trump als desaströs, schrecklich und einseitig bezeichnet und dessen Abschluss ein Fehler gewesen sei. Der Präsident überzieht damals die iranische Führung mit einer ganzen Kaskade an Schuldzuweisungen. Das Regime sei mörderisch, heize Konflikte an, exportiere gefährliche Raketen und unterstütze Terrororganisationen. Hunderte Amerikaner habe es ermordet und gefoltert. Trotz Atomabkommen habe das Land weiter Raketen entwickelt. Doch die Vereinigten Staaten würden es nicht zulassen, dass das iranische Regime amerikanische Städte bedrohe und Zugang zu den tödlichsten Waffen der Welt bekomme. Während Trumps Vorgänger Barack Obama den Iran mit Diplomatie einhegen wollte, heißt Trumps Devise, wie uns bereits sein Iran-Sonderbeauftragter Brian Hook im Interview erklärt hat, maximaler Druck. Der Iran ist für Trump die Wurzel allen Übels im Nahen Osten und darüber hinaus. Die langfristig größte Bedrohung für die Vereinigten Staaten aber ist, nach allem, was man weiß, in seiner Wahrnehmung ganz klar China. Als Aaron Arnold uns zum ersten Mal kontaktiert, sind die Nachrichten voll mit Meldungen zum aufziehenden Handelsstreit zwischen Washington und Peking. Doch im Konflikt der beiden Großmächte geht es nicht nur um Strafzölle auf Solarzellen, Waschmaschinen, Stahl oder Aluminium. Es geht auch um die massive Aufrüstung der US-Streitkräfte, die Anschaffung neuer Mini-Atomsprengköpfe, mit denen man einzelne Städte ausradieren kann, ohne ein ganzes Land unbewohnbar zu machen. All das ist eine Antwort auf die wachsende Bedrohung aus Peking. Je mehr über den gefährlichen, den skrupellosen Carl Lee berichtet wird, je mehr Details seines rücksichtslosen Treibens an die Öffentlichkeit gelangen, desto besser für die US-Regierung. Die Geschichte vom bösen chinesischen Waffenhändler spielt Washington perfekt in die Hände. Nur, falls die USA hinter den Leaks über Li Fengwei stecken, warum sind all die US-Lautsprecher plötzlich so leise? Warum sagt Christopher Ford, jener Vize-Staatssekretär im US-Außenministerium, der gefühlt im Wochenrhythmus über Carl Lee twitterte, unser Interview ab? Und warum ist auch Brian Hook so schweigsam? Was geht hier eigentlich vor sich? Kapitel 22. Auf nach Heilongjiang. Gewitter in Nordostchina. Eigentlich sollen wir an diesem Julitag 2021 um 6.15 Uhr von Peking mit Air China ins mehr als 1000 Kilometer entfernte Jijiha fliegen, kurz vor der russischen Grenze. Zum Verwaltungsgebiet der Stadt gehört Gan'an, der Kreis, in dem Li Fangwei geboren wurde. Am Gate erst ein leises Knacken, dann eine Lautsprecheransage. Wegen schlechten Wetters muss Flug CA1659 nach Jijiha heute leider auf 14 Uhr verschoben werden. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Neue Landezeit 15.55 Uhr. Wir beschließen, unsere Tickets verfallen zu lassen und am nächsten Tag zu fliegen, wieder um 6.15 Uhr. Wegen 8 Stunden Verspätung einen Flug absagen? In Deutschland würden wir so etwas nicht tun. In China aber ist das bei heiklen Recherchereisen fast essentiell. Die Volksrepublik ist ein Überwachungsstaat. Die Arbeitsbedingungen für Journalistinnen und Journalisten sind katastrophal. Was man in Europa oder den Vereinigten Staaten mit ein oder zwei Telefonaten klären kann, dauert in China wesentlich länger. 15 oder 20 Menschen muss man inzwischen oft kontaktieren, um überhaupt jemanden zu finden, der mit einem spricht. Und selbst diese Gesprächspartner ziehen es immer häufiger vor, dass ihre Namen nicht erscheinen, das Aufnahmegerät ausgeschaltet bleibt und keine Kamera läuft. Der jährliche Bericht des Foreign Correspondents Club of China, der Vereinigung der ausländischen Reporter im Land, liest sich wie eine dystopisch-orwellsche Erzählung. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten berichten von Nachrichten auf ihren Handys, die plötzlich verschwinden, von Computern, die nicht mehr hochfahren, sobald die Kollegen an einem brisanten Thema arbeiten, und von Dateiordnern, die sich wie von Geisterhand bewegen. Die Rede ist auch von Telefonaten, die bei brisanten Themen abbrechen oder bei denen plötzlich Aufnahmen von Fetzen des Gesprächs abgespielt werden, das man gerade eben geführt hat. Berichtet wird auch von gelöschtem Drehmaterial, beschlagnahmten Kameras, von Verhören und zeitweisen Festnahmen. China belegt derzeit auf der Rangliste der Pressefreiheit der Vereinigung Reporter ohne Grenzen Platz 175 von 180. Mehr als 100 Journalisten sind in Haft, so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Jede Reise erfordert daher akribische Vorbereitung und eine der effektivsten Maßnahmen ist es, stets so früh wie möglich aufzubrechen. In China müssen Reisende nämlich bei jedem Hotelaufenthalt ihren Pass mit dem darin eingeklebten Visum vorzeigen. Die Rezeption leitet die Daten umgehend an die lokalen Behörden weiter. Bei Korrespondenten stehen auf dem Visumsaufkleber die Zeichen für Jizhua, Reporter, für die örtlichen Sicherheitsbehörden ein Alarmsignal. Deshalb ist es wichtig, bereits möglichst viel Zeit vor dem Einchecken im Hotel zum Recherchieren zu nutzen, um halbwegs ungestört arbeiten zu können. Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie, die seit 2020 die Welt in Atem hält, gilt die Faustregel: Je kleiner die Stadt, in die man reist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Observationsteam der Staatssicherheit an den Fersen hat. Diese Einheiten bestehen meistens aus Männern, die eine Vorliebe für weite Jogginghosen und Turnschuhe haben und mit einem Auto ohne Nummernschild die Verfolgung aufnehmen. Jijiha ist zwar die zweitgrößte Stadt der Provinz Heilongjiang, aber für chinesische Verhältnisse ein Nest. 900.000 Einwohner leben in einem Einzugsgebiet, das fast fünfmal so groß ist wie Berlin. Am Tag darauf sitzen wir wieder am Flugsteig. Mit dabei ist Matthias Böhlinger, einer der erfahrensten und besten deutschen Krisenreporter. In China ist er für die Deutsche Welle im Einsatz. Er hat seine Kamera und eine Drohne dabei, um für die Fernsehdokumentation, an der wir parallel zu diesem Buch arbeiten, Filmaufnahmen von Li Fangweis Heimat zu drehen. Außerdem wollen wir versuchen, eine der Schlüsselfiguren aus dem Umfeld des Geschäftsmannes aufzuspüren, Wang Weiqia. In den Panama Papers sind wir zum ersten Mal auf diesen Namen gestoßen. Wang gehörte die Gesellschaft Worthy Ocean Enterprise Limited, eine Briefkastenfirma auf den Seychellen. Über dieses Unternehmen wickelte Li Fangwei etliche seiner Iran-Deals ab. Noch bevor die amerikanischen Ermittler Worthy Ocean Enterprise auf die Spur kamen und die Firma auf die schwarze Liste setzen ließen, benannte Wang das Unternehmen in ABC Metallurgy um. Das Geschäft ging weiter. In den Panama Papers Daten steht Wang Weiqias Ausweisnummer 23022519700254564. Dank der chinesischen Ausweisnummernsystematik wissen wir, dass es sich um eine Frau handelt, denn die vorletzte Ziffer ist gerade. Wir wissen außerdem, Wang Weixia wurde wie Li Fangwei während der Kulturrevolution im Kreis Gan'an geboren. Das erschließt sich aus den ersten 6 Stellen der beiden Ausweisnummern, die identisch sind. Er kam 1972 zur Welt, sie 2 Jahre zuvor, und zwar am 4. Februar 1970. Vielleicht gingen die beiden zusammen zur Schule? Angegeben ist in den Panama Papers auch eine Adresse: Chaoyang Farmland, Gan'an. Gemeint ist die Ortschaft Chaoyang, ein von Arbeitsbrigaden in den 50er Jahren erschlossenes Gebiet in Heilongjiang, 2 Autostunden nordwestlich von Jijiha gelegen. Einst war es eine landwirtschaftliche Kooperative, eine Art chinesische Großkolchose. Heute ist Chaoyang eine richtige Stadt mit Wohnblocks und Hochhäusern im sozialistischen Baustil. Ein Ort, in dem der stürmische Fortschritt, der China erfasst hat, angekommen ist und dem man trotzdem anmerkt, dass er fernab von den Metropolen liegt. Mittelklassewagen wälzen sich breite Straßen entlang, die über und über mit roten Plakaten für den 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei geschmückt sind. Dazwischen knattern klapprige motorisierte Dreiräder. Feldarbeiter jäten Unkraut mit bloßen Händen. Lange Zeit hatten wir keine Idee, wie wir diese Wang Weixia aufspüren sollten. Chaoyang ist zwar deutlich kleiner als Dalian, aber laut letzter Volkszählung leben fast 60.000 Einwohner in der Stadt. Es ist völlig aussichtslos, als ausländischer Journalist von Tür zu Tür zu gehen und sich durchzufragen. Im Sommer 2021 stoßen wir dann aber auf einen Eintrag im chinesischen Handelsregister, der uns elektrisiert. Erst kurz zuvor wurde in Chaoyang ein Restaurant eröffnet und eine der Teilhaberinnen heißt Wang Weixia. Eine Adresse ist zwar nicht angegeben, aber immerhin eine Handynummer. Pünktlich hebt die Maschine am nächsten Tag in Peking ab. Kurz vor der Landung kontrollieren die Flugbegleiter penibel, dass alle Fensterblenden geschlossen sind. Niemand soll hinausschauen. Der Flughafen in Jijiha wird von der Volksbefreiungsarmee genutzt. Offenbar starten von hier Kampfjets der chinesischen Luftwaffe zu geheimen Einsätzen. Am Flughafen nehmen wir das erstbeste Taxi. Noch eine Regel, die man in China als Reporter beherzigen sollte: niemals ein Auto vorher reservieren und möglichst alles in bar bezahlen. Was gar nicht so leicht ist in einem Staat, in dem inzwischen fast jede Rechnung mit dem Handy beglichen wird und kaum noch jemand Wechselgeld vorrätig hat. Wir fahren zuerst nach Gan'an Stadt, um ein paar Aufnahmen für den Film zu drehen. Auf der Straße ziehen Landschaften vorbei, wie wir sie auch aus Deutschland kennen. Plattes Land, endlose Maisfelder und ein weiter Himmel. Niedersachsen oder Niederbayern, aber nicht Asien. So sieht es also in Li Fangweis Heimat aus. Kaum hat Matthias in Gan'an Stadt seine Kamera auf das Stativ geschraubt, kommt schon eine Polizeistreife in einem Geländewagen mit blinkenden Warnlichtern angefahren. Ein Passant auf einem Rennrad hat sie gerufen. Er ist schwarz gekleidet, trägt einen Bürstenhaarschnitt und eine Sonnenbrille. Den beiden Polizisten zeigt er einen Ausweis. Offenbar arbeitet er für die Staatssicherheit. Ihr dürft niemanden interviewen ohne eine Genehmigung der Provinz oder Stadtverwaltung, ruft der Mann in schnottrigem Nordchinesisch. Die Beamten schauen noch etwas unschlüssig. Ausländische Journalisten brauchen eine offizielle Genehmigung, um zu filmen, behauptet er. Dann zeigt er auf uns. Diese Typen haben keine. Das ist Unfug. Wir haben alle Papiere, die ausländische Journalisten brauchen, und eine Drehgenehmigung ist in China für Aufnahmen von Straßen und Landschaften, wie auch in Deutschland, nicht nötig. Doch all das hilft wenig in einer solchen Situation. Wir müssen unsere Pässe vorzeigen und unsere Presseausweise. Sie werden fotografiert und wir sitzen erst einmal fest. Immerhin dürfen wir in einem Grillrestaurant ein paar Meter weiter zu Mittag essen. Ein extra herbeitelefonierter Polizist schiebt Wache. Nach 2 Stunden kommt er schließlich zu uns herübergelaufen. Er habe gerade einen Anruf aus der Provinzhauptstadt Harbin erhalten und erfahren, dass Journalisten für Außenaufnahmen keine Genehmigung brauchten. Ihr könnt gehen, sagt er. Wir steigen wieder in unser Taxi und fahren eine Stunde kreuz und quer durch die Gegend. Erst als wir uns sicher sind, dass uns niemand folgt, machen wir uns auf den Weg nach Chaoyang. Im Sommer 2019, also noch vor der Pandemie, sind wir das erste Mal dort gewesen, ohne Kamera, um uns ein wenig umzuschauen. Um ein Gefühl zu bekommen für den Ort, dessen Namen wir gerade erst in den Panama Papers entdeckt hatten. In Chahayang fragten wir damals herum, wo in der Stadt die Grabsteine aufgestellt sind. Seit Jahrhunderten lassen die bekannten Familien in China die Namen aller männlichen Mitglieder in Steine meißeln und diese am Stammsitz der Familie aufstellen. Unsere Hoffnung ist, dass auch Li Fangwei einen solchen Stein anfertigen ließ, der zugleich Stammbaum als auch Statussymbol ist. Ein Schatz aus Granit für jeden, der die oft verwickelten Verhältnisse in chinesischen Clans nachvollziehen möchte. Gerade dann, wenn die Familien Wert auf äußerste Diskretion legen. Die erste Grabsteinrecherche unternahm 2012 die New York Times. Der Stein der Familie des damaligen Premierministers Wen Jiabao offenbarte, wer mit wem verwandt ist. So kam ans Licht, dass sich Familienmitglieder um Milliarden Dollar bereichert hatten. Bei unserem ersten Besuch in Chahayang wusste jedoch niemand von einer Grabstätte des Li-Clans. Ein älterer Mann sagte stattdessen: »Kommt, ich habe eine Idee, wer uns helfen kann.« Er stieg in unser Taxi und dirigierte den Fahrer ein paar Querstraßen weiter. Viel zu spät bemerkten wir, dass er eine Polizeistation ansteuerte. »Hier sind Ausländer, die die Familie von Li Fangwei suchen«, rief er einer Beamtin auf der Wache zu, die gelangweilt von ihrem Handy aufblickte. »Woher kommt ihr?« fragte sie. »Wow, aus Deutschland. Ich habe schon einmal mit jemandem aus eurem Land gechattet«, sagte sie freundlich. Vor der Pandemie war das die Realität in China. Je kleiner der Ort, desto neugieriger und zugewandter die Menschen. Es ist inzwischen später Nachmittag geworden, als Matthias seine Kamera auf dem zentralen Platz von Chahayang aufbaut. An allen umliegenden Laternenmasten hängen chinesische Fahnen, 5 goldene Sterne auf rotem Grund. Straßenhändler verkaufen gegrillte Fleischspieße, Rentner tanzen Walzer, die Musik schallt aus übersteuerten Boxen, die an einer Holzbude angebracht sind. Ein friedlicher Abend in einer chinesischen Kleinstadt. Bis sich einer der Rentner nähert. Er trägt ein Polohemd und eine Maske, seine Haare sind schwarz gefärbt. »Was macht ihr hier? Das ist nicht erlaubt«, schimpft er und nestelt einen Ausweis aus der Tasche. Darauf ist er zu sehen, als er noch deutlich jünger war. »Herr Chao«, so lautet der Name auf dem Ausweis, muss wohl früher einmal Polizist gewesen sein. »Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Pässe her!« ruft er. Im Nu sind wir von fast 30 Leuten umringt, festgesetzt zum zweiten Mal an diesem Tag. Unser Taxifahrer kommt hinzu. »Du arbeitest für Spione. Verschwinde«, ruft ihm Herr Xiao zu. Unsere Pässe werden etliche Male fotografiert und wir selbst die ganze Zeit gleich von mehreren Handys gefilmt. Nach einer halben Stunde lassen sie uns endlich ziehen. »Wir wollen euch nie wieder in Chahayang sehen«, sagt Herr Xiao zum Abschied. Menschentrauben, die sich aus manchmal neugierigen, oft misstrauischen und bisweilen sehr aggressiven Menschen bilden, das ist leider immer häufiger Alltag in China. Seit Beginn der Corona-Krise hat die Ausländerfeindlichkeit stark zugenommen. Großen Anteil daran hat die Führung in Peking, deren Propaganda den Chinesen jahrelang eingeimpft hat, die Covid-Gefahr komme von außen, von unvorsichtigen Ausländern, die das Virus immer wieder aufs Neue ins Land einschleppen. Seitdem häufen sich die Berichte über Europäer und Amerikaner, die in Supermärkten, Hotels oder Friseursalons abgewiesen und auf der Straße angepöbelt werden. Immerhin, ein paar Aufnahmen haben wir im Kasten. Nur nach Wang Weixia, der Frau mit der Offshore-Firma, konnten wir noch nicht suchen. Erst einmal brauchen wir aber ein Hotel. Und zwar nicht in Heilongjiang, sondern in der inneren Mongolei, der Nachbarprovinz. Auch das ist eine oft angewandte Korrespondentenliste in China. In dem Moment, in dem wir die Provinzgrenze passieren, sind wir erst einmal vom Radar der Behörden in Heilongjiang verschwunden. Sobald wir unsere Pässe mit den Journalistenvisa an der Hotelrezeption in der inneren Mongolei vorlegen, versetzen wir zwar den dortigen Apparat in Aufregung, doch das bedeutet nicht, dass die Beamten in Heilongjiang etwas davon mitbekommen. Wenn wir zurückfahren, werden die Sicherheitskräfte der inneren Mongolei an der Provinzgrenze erleichtert abdrehen und wir können uns erst einmal frei in Heilongjiang bewegen. Arun heißt die Stadt, in deren Neubauviertel wir schließlich eine Herberge finden. Am nächsten Morgen beschließen wir, bei zuckersüßem Milchtee wieder nach Chahayang zu fahren. Diesmal werden wir allerdings die Kamera im Taxi lassen. Herrn Chao und seine Freunde wollen wir nicht unbedingt ein zweites Mal treffen. Aber vielleicht gelingt es uns, mit Wang Wei-Chua zu sprechen, der Frau mit der Tarnfirma. Bei der Handynummer, die im Handelsregister zum Restaurant in Chahayang angegeben ist, hebt niemand ab. Wir geben die Nummer beim Messenger-Dienst WeChat ein, den so gut wie jeder Chinese nutzt, der ein Smartphone hat. Und siehe da, wir haben Erfolg. Die Nummer ist mit einem Profil verknüpft. Auf der Profilseite ist eine weitere Handynummer angegeben und diesmal meldet sich eine Frauenstimme. »Sie sind in Chahayang? Wo genau?«, fragt sie, als wir uns als europäische Journalisten vorstellen. »Sagen Sie mir, wo Sie sind«, bittet sie uns. Sie werde vorbeikommen. Wir haben vor dem Laden der chinesischen Handymarke Oppo geparkt. Gegenüber von Oppo, okay, sagt sie. Und schwenkt von überraschender Freundlichkeit zu ebenso überraschender Skepsis. Was wollen Sie von mir? Können Sie mir das wenigstens sagen? Ich kenne Sie doch gar nicht. Sie wollen mich treffen. Aber sollte ich nicht wissen, was Sie wollen? Es gehe um ABC Metallurgy, erzählen wir ihr. Was ist das? Fragt sie knapp und wiederholt dann, »Sie sind in der Fußgängerzone. Ich komme vorbei.« Wir warten 1,5 Stunden. Vergebens. Hat sie vielleicht Li Fang Wei oder seine Familie kontaktiert und sich Rat geholt? Wir rufen sie erneut an. Diesmal reagiert sie unwirsch, ja regelrecht wütend. »Was ist Ihr Problem? Was zur Hölle habe ich getan?« faucht sie. »Warum sollte ich Sie treffen wollen? Kenne ich Sie überhaupt?« Sie legt auf. Wir wundern uns über ihre Stimmungsänderung, versuchen es aber erneut. Diesmal ertönt zunächst Musik, dann folgt eine Warteschleife mit einer Bandansage. Als Chinas führender Hochzeitsplaner sind wir bestrebt, Ihnen Ihre Traumhochzeit zu ermöglichen. Bitte warten Sie, wir verbinden. Niemand verbindet. Die Frau, die offenkundig mit der Liebe und dem Glück, vielleicht aber auch mit Komponenten für Raketen und Massenvernichtungswaffen ihr Geld verdient, hebt nicht mehr ab. Kapitel 23: Der ferngesteuerte Tod. Mohsen Fakhrizadeh weiß um die Gefahr. Wieder und wieder hat der iranische Geheimdienst den Vize-Verteidigungsminister gewarnt. Israelische Agenten seien hinter ihm her. Der Mossad wolle ihn ermorden. Es gab immer neue Gerüchte von Anschlagsplänen auf den Atomwissenschaftler. Und nach Recherchen der New York Times soll 2009 ein Attentat auf ihn sogar erst in letzter Minute abgeblasen worden sein, weil die Angreifer einen Hinterhalt vermuteten. Und dennoch ignoriert der Kernphysiker Fakhrizadeh die Warnungen, als es 11 Jahre später wieder Hinweise auf einen Anschlag gibt, noch dazu mit konkretem Bezug auf einen Ort, nämlich auf die Strecke von seinem Wochenendhäuschen im 15.000-Einwohner-Städtchen Rostam-Kala am Kaspischen Meer nach Teheran. Dennoch entscheidet der damals 62-Jährige, sich nicht von seiner Fahrt abhalten zu lassen. Er soll am nächsten Tag an der Universität unterrichten, deswegen will er zurück in die Hauptstadt. Natürlich mit der angemessenen Begleitung. Fakhrizadeh gilt als einer der bestbeschützten Männer des Iran. Rund um die Uhr bewacht ihn die Eliteeinheit Amsar, eine Truppe bestens ausgebildeter und bewaffneter Kämpfer. Fakhrizadeh selbst wechselt regelmäßig seine Fahrzeuge, um es möglichen Kundschaftern schwerer zu machen. Am Morgen des 27. November 2020 fällt die Wahl auf einen schwarzen Nissan Teana, einen Wagen, der allerdings nicht gepanzert ist. Gegen Mittag bricht der Konvoi auf. Ein Fahrzeug mit Bodyguards fährt vor ihm, 2 Wagen folgen. Mohsen Fakhrizadeh stammt aus einer konservativen Familie aus der Stadt Qom, die Schiiten als heilig gilt. Als der Schah von Persien 1979 gestürzt wird, ist Fakhrizadeh gerade mal 21 Jahre alt. Er tritt den Revolutionsgarden bei, studiert Nuklearphysik und schon bald leitet er das Raketenprogramm der Garden. Als Forschungsdirektor im Verteidigungsministerium reist er angeblich sogar nach Nordkorea, um sich über Raketenentwicklung auszutauschen. Als Vize-Verteidigungsminister soll er später, so der Vorwurf der Israelis, ein führender Kopf hinter dem Atomprogramm sein. Manche Fachleute sehen in ihm gar den Vater des Programms. Fakhrizadeh gilt als jemand, der stets Wege findet, um Sanktionen zu umgehen. Einer dieser Wege verläuft über Carl Lee und seine Firmen. Das trauen wir uns inzwischen zu sagen. Ein Informant mit Zugang zu Geheimdienstinformationen hat es uns bestätigt. Li Fangwei ist sicher nicht der Einzige, der Fakhrizadeh als Händler zur Seite steht, aber er zählt zu den Wichtigsten. Genau solch verschlungene Wege will Israel seinem Erzfeind versperren. Und so hat Israels Regierung ihrem Auslandsgeheimdienst bereits 2004 den Auftrag erteilt, den Iran am Bau einer Atomrakete zu hindern. Koste es, was es wolle. Und damit beginnt die bereits erwähnte Serie mysteriöser Todesfälle und eindeutiger Anschläge auf hochrangige iranische Raketen- und Atomwaffenexperten. Die Strecke, die Fakhrizadehs Kolonne an jenem Tag im November 2020 nimmt, ist er schon dutzende Male gefahren. Fast alles muss auf die Männer und Frauen in der Wagenkarawane wirken, wie sonst auch. Bis auf ein mit einem Reifenheber aufgebocktes Auto, das an einer Abbiegung steht, angeblich mit einer Panne, und ein blauer Nissan Pickup gleich in der Nähe. Hier wartet der Tod. Wenige Sekunden, nachdem Fakhrizadehs Wagen das Pannenfahrzeug passiert hat, fallen Schüsse. Insgesamt 15, gefolgt von einer Explosion. In ersten iranischen Medienberichten heißt es, eine Gruppe von Attentätern habe den Wissenschaftler abgepasst und ermordet. Die Rede ist von 5 bis 6 Schützen. Auf einem Social-Media-Account, der den Revolutionsgarden nahestehen soll, wird gar von einer erbitterten Schießerei zwischen einem Dutzend Angreifern und Fakhrizadehs Bodyguards berichtet. Einige Tage später verbreiten die Revolutionsgarden dann plötzlich eine neue und erst einmal wild klingende Theorie. Ein Killerroboter habe Fakhrizadeh getötet. Aber wenn man den Recherchen der New York Times glaubt, liegt diese letzte Version ziemlich nahe an der Wahrheit. Anstatt einen oder mehrere Attentäter zu schicken, wie bei früheren Anschlägen, habe der Mossad diesmal entschieden, aus sicherer Distanz zu töten, und zwar aus dem mehr als 2000 Kilometer entfernten Tel Aviv. Vor Ort, auf dem am Straßenrand geparkten blauen Pickup, ist unter Planen und allerlei Werkzeug ein belgisches Scharfschützengewehr versteckt, das mit einer Art Roboter verbunden ist. Ein Computer soll automatisch die Flugbahn nachjustieren, sobald der erste Schuss abgefeuert ist und dadurch der Pickup ins Wanken gerät. In einem zweiten Auto, dem aufgebockten Pannenfahrzeug, ist demnach eine Kamera versteckt. Als Fakhrizadeh über diese zweifelsfrei identifiziert ist und der Atomwissenschaftler in die Nähe des Pickups kommt, drückt der vermutlich in Tel Aviv sitzende Schütze ab. Mehrere Schüsse durchschlagen die Windschutzscheibe und mindestens 4 Geschosse sollen Fakhrizadeh treffen. Seine Frau, die auf dem Beifahrersitz sitzt, bleibt unverletzt. Die erwähnte Explosion, der Pickup mit dem ferngesteuerten Scharfschützengewehr, wird nach erfolgreicher Mission gesprengt. Mohsen Fakhrizadeh ist tot. Genau 942 Tage, nachdem der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auf jener in Kapitel 18 beschriebenen Pressekonferenz einen Satz gesagt hat, der einen im Nachhinein erschaudern lässt. Vergessen Sie diesen Namen nicht. Die Ermordung Fakhrizadehs verbreitet ein weiteres Mal die Botschaft, die bei jedem iranischen Wissenschaftler und Soldaten inzwischen angekommen sein muss. Israel wird mit allen Mitteln verhindern, dass die Islamische Republik an Atomraketen kommt. Und wer doch an diesem Ziel arbeitet, kann sich seines Lebens nicht sicher sein. Längst aber nimmt Israel nicht nur die Köpfe des Raketenprogramms ins Visier, sondern auch die Nachschubwege. Seit Jahren vergeht kaum ein Monat ohne Angriff auf Lastwagenkonvois, Lager und Umschlagplätze des Iran oder seiner Verbündeten. 2020 kommt es innerhalb weniger Tage zu mehreren Explosionen in Militäranlagen im Iran. Wenige Monate später vereiteln iranische Behörden einen Drohnenangriff auf eine Zentrifugenfabrik nahe Teheran. Und Israels Geheimdienste nehmen auch Irans Zulieferer ins Fadenkreuz. Immer wieder gelingt es Agenten, Ortungsgeräte oder gar Bomben in Bauteilen zu verstecken, die aus dem Ausland in den Iran geliefert werden, wie ein hochrangiger US-Geheimdienstmann 2021 der New York Times berichtet. Einmal stoßen iranische Beamte in einer für eine Atomanlage bestimmten Gerätschaft auf 150 Kilogramm Sprengstoff, genug, um einen kompletten Militärstützpunkt in die Luft zu jagen. Zuletzt geraten vermehrt auch Schiffe ins Visier der Israelis und damit das Transportmittel, das Kali für seine Lieferungen in den Iran gewählt hat. Seit 2019, so berichten amerikanische Medien, haben israelische Spezialeinheiten mindestens 10 Schiffe angegriffen, die aus dem Iran stammende oder für Teheran bestimmte Güter transportierten. Mal mit Minen, mal mit Sonderkommandos auf Schnellbooten, mal mit Explosionen, deren Ursache sich im Nachhinein nicht mehr feststellen lässt. Wer all diese Begebenheiten aneinanderreiht, stellt unweigerlich fest, Iran und Israel sind, weitgehend unbemerkt von der Weltöffentlichkeit, längst im Krieg. Oder eben in einem andauernden Konflikt. Manchmal besteht internationale Politik vor allem in der Ausdeutung von Begriffen. Dieser Konflikt flackert inzwischen fast wöchentlich auf, seit die USA und Israel dem Iran vorwerfen, trotz aller Beteuerungen an einem geheimen Atomprogramm weiterzuarbeiten. Und seit sich die US-Regierung unter Donald Trump von dem Atomabkommen Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, zurückgezogen hat, das sein Vorgänger Barack Obama ausgehandelt hatte. Mal tötet Israel mit Drohnen einen iranischen Kommandeur in Syrien oder dem Libanon, mal greift der Iran israelische Schiffe im Indischen Ozean an. Israel tötet den nächsten Wissenschaftler und der Iran plant Angriffe auf Israelis im Ausland, wo die Behörden immer wieder Anschläge vereiteln. So geht das hin und her, ohne dass groß jemand außerhalb der beiden Länder Notiz davon nimmt. Mit der Ermordung von Qasem Soleimani im Januar 2020 durch eine Drohne am Bagdader Flughafen verschärfen sich auch die Spannungen zwischen dem Iran und den USA. Eine Reise in den Iran selbst ziehen wir nicht länger in Erwägung. Investigative Recherchen, zumal zum geheimen Raketenprogramm, kommen einem Himmelfahrtskommando gleich. Alle Zeichen stehen in diesen Monaten auf Eskalation. Immer wieder werden Ausländer unter fadenscheinigen Gründen festgenommen. Die iranischen Revolutionsgarden schrecken angeblich nicht einmal vor einem Mordkomplott gegen Trumps Sicherheitsberater John Bolton zurück. Dann aber kommt der 3. November 2020 und Donald Trump verliert die US-Präsidentschaftswahl gegen seinen Herausforderer Joe Biden. Der Demokrat wiederum hatte schon im Wahlkampf angekündigt, eine Neuauflage des Atomdeals mit Teheran anzustreben. Tatsächlich zeigt sich auch der iranische Präsident Hassan Rouhani zunächst zuversichtlich. Die Probleme mit den USA seien sehr einfach zu lösen, lässt sein Land verlauten, und man könne zu den Bedingungen vor dem 20. Januar 2017 zurückkehren, dem Tag der Amtseinführung von Donald Trump. Allen positiven Signalen zum Trotz beruhigt sich die Lage aber nicht. Zum Jahreswechsel 2020/21 tötet eine Explosion auf einem Flughafen im jemenitischen Aden Dutzende Menschen. Und der Verdacht fällt auf den Iran und seine Verbündeten, die jemenitischen Houthi-Milizen. Wenige Tage vor Bidens Amtseinführung im Januar 2021 warnt ein ehemaliger Kommandeur der Revolutionsgarden, dass US-Flugzeugträger schon bald sinkende U-Boote sein könnten. Kurz darauf weihen die Revolutionsgarden eine unterirdische Raketenbasis am Persischen Golf ein. Und drohen. Diese Raketen haben eine Reichweite von Hunderten von Kilometern, sind punktgenau, haben eine enorme Zerstörungskraft und können die gegnerische elektronische Kriegsführung überwinden. Wohl nicht zufällig fliegen amerikanische B-52-Bomber derweil Einsätze in der Region. Eine Wiederauflage des JCPOA, worauf die Europäische Union und auch Joe Biden hoffen, scheint in weiter Ferne. Ein Blick zurück. 2015 haben sich im JCPOA die 5 permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, die Bundesrepublik Deutschland und der Iran nach einem 18-tägigen Verhandlungsmarathon darauf geeinigt, dass die Islamische Republik die Zahl ihrer Zentrifugen zur Urananreicherung von 19.000 auf 6.104 reduziert. den Bestand von niedrig angereichertem Uran von 10.000 auf 300 Kilogramm verringert und für mindestens 15 Jahre Uran nicht über 3,67% anreichert. Die Einhaltung des Deals soll von den Vereinten Nationen überwacht werden. Damit, so die Hoffnung des Westens, soll die Gefahr einer iranischen Atombombe erst einmal gebannt sein. Im Gegenzug sollen Sanktionen aufgehoben werden, unter denen der Iran damals zunehmend leidet. Israels Regierung spricht indes von einem historischen Fehler und setzt ihre Sabotageaktionen und Attentate fort. Die Geheimdienste schicken so viele Agenten in den Iran und werben so viele Spitzel an, dass der Chef einer iranischen Parlamentskommission für Spionageabwehr von seinem Land als Paradies für Spione spricht. So ziemlich jeder westliche Geheimdienst blickt nach dem Atomdeal von 2015 gen Iran. Wird sich die Islamische Republik an die Vorgaben halten? Tatsächlich gibt es offenbar mehrere Vertragsverletzungen, und diese sollen im Zusammenhang mit Kali stehen. Denn in mehreren Fällen entdecken westliche Geheimdienste Lieferungen von Materialien, die für den Bau von Raketen genutzt werden können. In mindestens einem Fall, so erfahren wir von einem Experten, der anonym bleiben will, kann die Lieferung zu Kali zurückverfolgt werden. Es sei nicht auszuschließen, dass sämtliche verdächtigen Lieferungen, die seit 2015 abgefangen werden, von dem geheimnisvollen Chinesen stammen. Der Fachmann erklärt uns, dass laut JCPOA die Iraner diese Materialien nicht heimlich importieren dürften, sondern dass sie sich dafür eine Erlaubnis holen müssten. Das sei in diesen Fällen nicht geschehen. Da sich der Iran im Großen und Ganzen an die JCPOA-Vereinbarungen hält, machen die westlichen Regierungen keinen großen Wind um die Sache. Doch für das Vertrauen in den Vertrag seien die Vorgänge problematisch, sagt der Experte. 2018 ändert sich ohnehin erstmal alles. Trump zieht sich zum Entsetzen der Europäer aus dem Abkommen zurück und verhängt harte Sanktionen gegen den Iran. Damit ist der JCPOA erst einmal gescheitert. Und plötzlich wieder alles denkbar. Sogar Krieg. Und das ändert sich zunächst auch mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden nicht. Fast parallel zu seiner Amtseinführung im Januar 2021 kündigt Teheran an, in einer unterirdischen Einrichtung nahe Gom die Anreicherung von Uran auf 20% wieder aufzunehmen. Schon nach wenigen Tagen erklärt der Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, dass sein Land pro Tag 500 Gramm Uran produziere, das auf 20% angereichert sei. Im April 2021 verkündet der Iran, 55 Kilogramm von 20%ig angereichertem Uran hergestellt zu haben. Und innerhalb von 8 Monaten werde man 120 Kilogramm beisammen haben. Von auf 20% angereichertem Uran ist es nur noch ein kleiner technischer Schritt zur Anreicherung auf jene 90%, die Teheran für eine Atombombe benötigt. Irans oberster Führer, Ali Khamenei, droht, in der Atomfrage nicht nachzugeben. Gleichzeitig wird bekannt, dass der Iran und Nordkorea verstärkt bei der Entwicklung von Langstreckenraketen zusammenarbeiten. Entsprechend drängen die EU und auch die neue amerikanische Regierung auf eine Wiederaufnahme der Gespräche. Und tatsächlich ist es im April 2021 soweit. In Wien und damit auf neutralem Boden sollen sich Unterhändler treffen. Da die iranischen Verhandlungsführer nicht direkt mit den USA reden wollen, sind es Gespräche über Umwege. Die iranische Delegation sitzt auf der einen Seite des Kärntner Rings im Grand Hotel und verhandelt mit den Deutschen, Franzosen, Briten, Chinesen und Russen. Dann laufen die Europäer etwa 200 Schritte auf die andere Straßenseite ins Hotel Imperial, um die US-Gesandten über den Fortgang zu informieren und dann wieder Offerten an die Iraner zu übermitteln. Israel sitzt, wie beim ersten Deal, nicht mit am Tisch und ist doch tägliches Thema. Denn wenige Tage vor der Wiederaufnahme der Gespräche kommt es im Iran gleich zweimal zu mysteriösen Explosionen in der Urananreicherungsanlage Natanz. Eine erste Bombe, die laut Feridun Abbasi Davani, dem ehemaligen Chef der iranischen Atomenergieorganisation, in einem Schreibtisch versteckt gewesen ist, zerstört eine Produktionsanlage für Zentrifugen. Ein paar Tage später lässt eine weitere Detonation die Anlage beben. Diesmal werden Zentrifugen von Stromkreislauf und Notfallbatterien abgeschnitten. Tausende Geräte gehen kaputt. Kurz nach den Explosionen wird bekannt, dass General Mohammed Hossein Sadr Hejazi, der Vizekommandeur der Quds-Brigaden, an einer Herzkrankheit gestorben ist. Weil er schon lange im Visier des Mossad war, machen bald Gerüchte die Runde, die Israelis hätten bei seinem Ableben die Hände im Spiel gehabt. Soweit sich das aus der Ferne diagnostizieren lässt, dürfte inzwischen jeder führende Mitarbeiter des iranischen Atomprogramms die Gefahr spüren, die von Israel ausgeht, für alle, die sich daran beteiligen. Ob das auch für den chinesischen Lieferanten gilt, dem wir seit Jahren hinterher recherchieren? Nach allem, was wir bislang verstanden haben, sollte China für Kar Li alias Li Fangwei ein sicherer Ort sein. Aber wer kann das schon sagen? Kapitel 24: Die Omerta von Dalian. Die Bayouenstraße 110 in Dalian. Wieder stehen wir im Treppenhaus des dritten Aufgangs. Er ist eng, steil und dunkel. Schwarz ummantelte Kabel liegen herum, aus den Wänden wachsen Drähte. Nur das Fu-Zeichen aus Papier, Gold auf rotem Grund, das Glück und Wohlstand verheißen soll und das bei unserem letzten Besuch im Sommer 2019 noch an der stahlbeschlagenen Wohnungstür von Apartment 331 hing, hat jemand entfernt. Wir klopfen. Matthias Böhlinger, der Kollege von der Deutschen Welle, ist wieder mit seiner Kamera dabei. Wir wollen nun dokumentieren, wer in Dalian bei den Firmen aus dem Reich des Kali die Türen öffnet und in welchen Bruchbuden angeblich Unternehmen residieren, die Graphit- und Kohlefasern, Aluminiumteile und Elektroden im Wert von mehreren Millionen Dollar in den Iran oder dessen Nachbarländer geschickt haben, von denen aus es Schmuggelrouten nach Teheran gibt. Im Sommer 2019, bei unserem letzten Besuch, hatte eine zierliche Frau Mitte 50 die wuchtige graue Tür geöffnet. Als wir sie fragten, ob Dalian Chenghua Trade Company Limited, eine der Schlüsselfirmen im Netzwerk von Kar Li, hier ihren Sitz habe, huschte sie zum Telefon und ließ die Tür offen stehen. Wir hörten, wie sie im Nebenzimmer jemanden fragte, was sie nun machen solle, und wie sie eindeutig Li Fangwei sagte. Sie begann zu flüstern, legte auf, kam zurück und schloss schnell die Wohnungstür. Diesmal sperrt eine andere Frau auf, tief gebeugt. Sie ist mindestens 25 Jahre älter. Ihre Haare sind gefärbt, am Scheitel wächst die Tönung heraus. Sie trägt ein schwarzes Polohemd und hält ein Küchenmesser in der Hand. Offenbar hat sie gerade Gemüse geschnitten. Wir fragen nach Dalian Chenghua. Sie kennt das Unternehmen nicht, sagt sie, ohne dabei aufzublicken. Jen heiße sie mit Nachnamen und sie wohne hier allein. Früher habe sie in der Provinz Heilongjiang gelebt. In der Nähe von Jijihar? Nun hebt Frau Jen doch ein wenig den Kopf. Ja, sagt sie. Vielleicht gar in Chahanyang? Sie nickt. Welch ein Zufall. Oder doch nicht. Mehr als 1000 Kilometer liegt die ehemalige landwirtschaftliche Kooperative entfernt, der mutmaßliche Heimatort der Familie Li. Ob Frau Chen einen Li Fangwei kennt? Ich bin über 80 Jahre alt. Ich weiß von nichts, sagt sie und schließt die Tür wieder, hinter der laut Handelsregister Dalian Chenghua noch immer den Sitz hat. Ein neues Rätsel. Was ist mit der Frau, die hier vor 2 Jahren im Sommer 2019 öffnete? Und wieder einmal Chahayang. Ein Ort mit 60.000 Menschen in einem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern. Ähnlich verwirrend verläuft unser zweiter Besuch am vermeintlichen Stammsitz von Dalian Terry Industry. Vor 2 Jahren klingelten wir im 11. Stock eines Wohnhauses im Zentrum von Dalian. Als sich die Tür öffnete, roch es intensiv nach Knoblauch. Der Mann, der vor uns stand, stellte sich als Herr Leo vor. Er sah aus wie Mitte 40. Er war gesprächig und erzählte uns, dass er seit 5 Jahren in der Wohnung lebe. Kaum jedoch hatten wir Li Fangwei und Dalian Terry Industry erwähnt, beendete er das Gespräch. Kurz darauf wurde Dalian Terry Industry dem chinesischen Handelsregister zufolge aufgelöst. Wer mag wohl diesmal öffnen in der Wohnung 1102, Gebäude 1, in der Hongji-Straße 92. Noch immer derselbe Herr, der sich vor 2 Jahren Liu nannte? Die Tür bleibt diesmal geschlossen. Dahinter gibt sich ein Mann als Bewohner zu erkennen. Seinen Namen und seine Telefonnummer will er nicht preisgeben. »Kennen Sie Dalian Terry Industry?«, fragen wir. »Noch nie davon gehört«, tönt es dumpf durch das Holz. »Es sei bloß Mieter.« »Wie lange schon?« »Ungefähr 5 Jahre.« »Und niemand hat Sie jemals nach dieser Firma gefragt?« »Nein«, behauptet er. »Können wir mit Ihrem Vermieter sprechen?« »Ich habe die Nummer nicht. Der hat nur meine Nummer.« Weitere Fragen beantwortet er nicht mehr. Eine Wand des Schweigens, die Omerta von Dalian. In ihrem letzten Report waren sich die Rechercheure vom Londoner King's College, immerhin die derzeit kenntnisreichsten KI-Experten, recht sicher. Li Fangweis wahrscheinlichste Aufenthaltsorte seien eine Fabrikanlage nördlich von Dalian und der 25. Stock im Yusao-Gebäude, einem Büroturm in der Xinkai-Straße 82. Viele der aktiven Unternehmen des Netzes haben Kontaktadressen, die mit den Zimmern 2504 bis 2508 verbunden sind. Bei diesem Standort in einem großen Bürokomplex im Zentrum von Dalian handelt es sich wahrscheinlich um die Verwaltungs- oder Geschäftsräume der mit dem Li-Netzwerk verbundenen Firmen, heißt es im King's College-Bericht. Von der Wohnanlage in der Hongji-Straße mit dem Mann, der seine Tür nicht mehr öffnen mag, sind es kaum 10 Minuten Fußweg zu den Büros in der Xinkai-Straße. Das Gebäude heißt jetzt Jobang Mansion. 2018 wurde es umbenannt. Der alte Name Yosau steht aber immer noch auf einem Aufkleber an der Drehtür. Im 25. Stock hat niemand jemals von Li Fangwei oder seinen Firmen gehört. »Sagt mir nichts«, schüttelt ein Mann den Kopf, der Turnschuhe in seinem Apartment gehortet hat. Die Kisten stapeln sich bis zur Decke. Er ist ein Internethändler auf Taobao, dem chinesischen eBay. Seit 2-3 Jahren verschickt er von hier täglich Dutzende Schachteln mit Schuhen in die Volksrepublik. Ein paar Zimmer weiter ist ein Büro mit Empfangstresen. Die Tür steht auf. Wir fragen, ob das Unternehmen Limt, Dalian Metallurgy and Minerals Company Limited, hier den Sitz gehabt habe. Der Name klingt fast genau wie jener der allerersten Firma, die Kali von seinem Vater 1998 gründen ließ, lange bevor die Iran-Sanktionen überhaupt in Kraft traten. Limt, Dalian Metallurgy wurde 2004 ins chinesische Handelsregister eingetragen und war bis 2012 aktiv, angeblich hier im 25. Stock. »Nein, wir sind eine Werbeagentur«, sagt eine Frau im braunen Kleid und lacht. »Kennen Sie Li Fangwei?«, fragen wir sie und zeigen ihr zur Sicherheit noch einmal die Schriftzeichen seines Namens und der Firma. »Noch nie gehört. Ich glaube nicht, dass er auf diesem Stockwerk ist. Wir sind seit über einem Jahrzehnt hier«, sagt sie. »Fragen Sie doch einmal bei der Hausverwaltung nach. Die sitzen in der 5. Etage. Aber auch dort kennt niemand einen Li Fangwei.« Wieder eine Spur ins Nichts. Wir halten ein Taxi an und fahren in die Ortschaft Songshu, die auf dem Gebiet der kreisfreien Stadt Wafangjian liegt. 140 Kilometer nach Norden, erst über eine gut geteerte Autobahn, dann Landstraße, vorbei an Kirschplantagen, immer tiefer aufs platte chinesische Land. Dorthin, wo die Fabrik von Li Fangwei stehen soll, in der Graphitteile für die iranischen Raketen gefertigt worden sein könnten. Sinotech Dalian Carbon and Graphite Manufacturing Corporation heißt die Firma, im Juni 2006 gegründet. 24,32% des Unternehmens gehören auf dem Papier Carl Li. Größter Anteilseigner ist sein jüngerer Bruder Li Fangdong. Eine genaue Adresse der Fabrik haben wir nicht. Im Handelsregister steht bloß Songshu Wafangjian. Doch wir haben Aufnahmen von Satellitenbildern. Zu sehen sind darauf ein hoher, rot-weiß gemauerter Schornstein, ein Flusslauf in der Nähe und eine Eisenbahnlinie. Wer in China eine Adresse anhand eines Satellitenbildes sucht, muss mit Diensten wie Google Maps vorsichtig sein. In der Volksrepublik stören die Behörden das GPS-Signal hin und wieder, so dass der eigene Standort dann um mehrere hundert Meter verschoben angezeigt wird. Am besten nutzt man daher parallel noch eine chinesische Karten-App, die ihre Informationen von den Satelliten empfängt, die Chinas Führung in den vergangenen Jahren in die Erdumlaufbahn hat schießen lassen. In Huafangdian stellt sich Google Maps als nutzlos heraus. Mit dem Kartendienst der chinesischen Suchmaschine Baidu kommen wir allerdings ans Ziel. An einer Tankstelle biegen wir auf einen Sandweg. Der gemauerte Fabrikschlot ist jetzt zu sehen. Da es am Vortag stark geregnet hat und eine Unterführung am Bahndamm unterspült worden ist, muss das Taxi in einigem Abstand parken. Uns ist das ganz recht. Wir ziehen unsere Schuhe und Socken aus, waten erst durch das Wasser und laufen dann den Rest des Weges zur Fabrik. Nun können wir auch lesen, was auf dem Schornstein steht. Sinotec Carbon. Dazu die Zeichen Guangying, Willkommen. Einladend sieht es hier nicht aus. Eine hohe Mauer aus Natursteinen umgibt das Gelände. In einem Lagerhaus sind die Fensterscheiben eingeworfen. Eine Industrieruine? Oder wird hier wirklich noch gefertigt? Wir beschließen, die Fabrik zu umrunden. In einer Halle an der Südostseite brennt Licht. Gleich mehrere Kameras sind dort an der Mauer installiert worden. Von einem Maisfeld, das auf einer morastigen Anhöhe liegt, hat man einen guten Blick auf die Anlage. Überall Stacheldraht, aber auch ein geöffnetes Werkstor. Dabei ist es Samstag. Wir schlüpfen hindurch. Ob jemand da ist, den wir fragen können? Doch keine Menschenseele weit und breit. Wir biegen um die Ecke Richtung Südosten. Und da sehen wir es. Tonnenweise Graphit. Mehrere Meter hoch aufgetürmt, anthrazitschimmernd, wie gewaltige Bleistiftminen. Das Graphit liegt im Innenhof, aber auch in den Werkshallen. Bereit zur Weiterverarbeitung? Bereit für den Export? Wir stehen in der Firma eines der meistgesuchten Männer der Welt. Vor uns jener Rohstoff, den dieser Mann nach Geheimdiensterkenntnissen tonnenweise an das iranische Regime geliefert hat. Uns wird mulmig. Die Nacht bricht langsam herein. Bald können wir das schwarze Graphit nur noch schemenhaft sehen. Es ist zu dunkel. Wir verlassen das Gelände wieder, durchqueren erneut den Fluss und fahren mit dem Taxi zurück nach Dalian. Was haben wir hier bloß gesehen? Wir sind Ka Li sehr nahe gekommen. So nah wie nie zuvor. Am Abend stoßen wir an. Im Keller unseres Hotels in Dalian befindet sich ein Restaurant der Münchner Paulaner Brauerei. Schlachtplatte, Leberkäse und Weißbier. Auf der Bühne eine russische Coverband, die chinesische und internationale Hits im Programm hat. Am Tag darauf ein Anruf aus Huafangdian. Die Behörden sind am Apparat. Hätten wir das Firmengelände etwa nicht betreten dürfen? Das Tor stand doch sperrangelweit offen und wir haben bloß nach einem Verantwortlichen gesucht. Für solche Details interessiert sich die Beamtin am Telefon nicht. Sie macht einen Covid-Kontrollanruf. Den Gesundheitsbehörden in Huafangdian sei aufgefallen, sagt sie, dass sich gestern mehrere SIM-Karten, die in Peking registriert sind, in den örtlichen Sendemasten eingeloggt hätten. Wo wir denn jetzt seien, will sie voller Sorge wissen. Schließlich habe es vor ein paar Tagen einige Corona-Fälle in der chinesischen Hauptstadt gegeben. Auch das ist China. Jedes einzelne Handy, das ein Signal sendet, wird penibel überprüft, während die Pforte der Fabrik des meistgesuchten Waffenhändlers der Welt einfach offen steht und sich niemand darum zu kümmern scheint. Eine letzte Adresse haben wir noch auf unserem Zettel. Dalian Trust International. 2012 gegründet, gehören laut chinesischem Handelsregister noch immer 60% des Unternehmens Li Fangwei persönlich. In den vergangenen Jahren verschiffte Dalian Trust International Graphit- und Aluminiumlegierungen nach Europa, aber auch in den Iran und etliche seiner Nachbarländer. Ihren Sitz hat die Firma im Gebäude 19 in der Jianshan-Straße. Es ist die mit Abstand schäbigste Adresse im Netzwerk des Ka Li. Überall in der Wohnanlage steht Sperrmüll herum, verdreckte Sofas, kaputte Tische, eine alte Waschmaschine. Nachbarn halten Hühner, die im Sand nach Körnern picken. Überall hängen Drähte und Strippen. Ob Strom drauf ist? Ausprobieren wollen wir es lieber nicht. Wie schon beim Besuch 2019 ist es finster im Flur und auch diesmal beginnt sofort ein Hund zu bellen. An der dünnen weißen Holztür im Erdgeschoss klebt noch immer dasselbe rote Fu-Zeichen wie vor 2 Jahren. Als wäre seitdem niemand hier gewesen. Wir klopfen. Die Tür der Nachbarwohnung öffnet sich. Eine Frau im Pyjama schaut heraus. Es müsste eigentlich jemand da sein. Gehen Sie ums Haus, in den Gemüsegarten. Vielleicht kümmert er sich um ein paar Blumen oder sowas. In der Tat, im Garten steht ein Mann. Er trägt eine blaue Jogginghose und einen braunen Pullover. Um den Hals hat er ein Handtuch gelegt, als käme er vom Kraftsport. In der Hand eine Tüte mit Zucchini, die er wohl gerade geerntet hat. Leo, sagt er, heiße er mit Familiennamen, wie der Mann am Sitz der Firma Dalian Terry Industry, bei dem es nach Knoblauch roch. Verwandt sind die beiden wahrscheinlich nicht. Millionen Chinesen tragen den Nachnamen Liu. Der Mann mit den Zucchinis sagt, er lebe schon seit Jahren hier. Was er uns danach erzählt, elektrisiert uns. Wir fragen ihn zunächst, ob er die Firma Dalian Trust International kenne, die ihren Sitz gleich hier im Erdgeschoss habe. Keine Ahnung, die Wohnung gehört mir nicht. Sie steht immer leer. Hier wohnt niemand, sagt er und steckt ein paar Zucchini in die Tüte. Vielleicht waren Sie früher hier, aber jetzt nicht mehr. Vielleicht haben Sie sich mit Ihrem Firmennamen bei uns registriert. Sagt Ihnen der Name Li Fang Wei etwas? Ich glaube nicht, dass die Firma auf diesen Namen eingetragen war, sagt Helio. Ich habe vielleicht einmal von einem Li Fang Wei gehört. Ich habe vielleicht im Internet gelesen, dass er in irgendwelche Schwierigkeiten geraten ist. Ist er nicht im Gefängnis? Wie bitte? Ja, er war im Knast wegen ein paar Sachen, sagt Helio. Wann? Wo? Weshalb? Wie lange? All das kann Helio nicht beantworten. Wir sind ein wenig fassungslos und gucken einander an. Sind wir am Ziel unserer Recherchen? Wie kann es sein, dass keiner unserer Kontakte das weiß? Oder wissen es alle und sagen es nicht? Und wenn ja, warum? Kapitel 25. Duftender Frühling. Im Investigativjournalismus gibt es eine alte Regel. Man recherchiert von außen nach innen. Außen sind die Randfiguren, innen ist die Hauptperson des Interesses. Das gilt besonders bei Recherchen wie dieser, die ein klares Zentrum hat, nämlich Li Fang Wei. Er ist der Punkt in der Mitte und um ihn herum haben wir Kreise gezogen. Erst ein paar äußere und dann sind wir immer näher an ihn herangerückt. Die Idee ist, dass wir erst dann im Zentrum anfragen, wenn wir außen alles eingesammelt haben, was zu finden ist. Erst dann sind wir bestmöglich gerüstet für eine Konfrontation. Und erst dann kann Kali nicht mehr aktiv verhindern, dass sein Umfeld mit uns spricht. In den vergangenen Jahren haben wir alle erdenklichen Fachleute besucht, mit Beamten und Regierungsmitarbeitern gesprochen. Wir haben uns mit Wissenschaftlern und Expertinnen ausgetauscht und die Adressen von Li Fang Weis Scheinfirmen aufgesucht, ohne uns bei den Menschen, die wir dort angetroffen haben, namentlich vorzustellen. Wir seien Journalisten aus Deutschland, haben wir nur gesagt, mehr nicht. Wir wollten vermeiden, dass sie Kali informieren, wer ihn sucht. Und schließlich haben wir seine Fabrik ausfindig gemacht und dort große Mengen Graphit vorgefunden, einen Baustoff für Raketen. Aber nun ist es an der Zeit, mit dem direkten Umfeld von Li Fang Wei Kontakt aufzunehmen. Im Laufe der Recherchen haben wir ein 50 Handynummern gesammelt, die ihm zuzuordnen sind. Sie standen in Signaturen abgefangener E-Mails, die wir einsehen konnten, oder waren im chinesischen Handelsregister verzeichnet. In Dalian, im Nordosten Chinas, setzen wir uns kurz nach dem Fabrikbesuch im Sommer 2021 in unserem Hotel ans Telefon. Wir sind in der Stadt geblieben, für den Fall der Fälle, dass jemand spontan einwilligt, uns zu treffen. Wir haben die Nummern vorher, wie auch schon bei Wang Kuixia, der Frau aus Chaoyang, die eine Offshore-Firma auf den Seychellen betrieb, mit dem populären chinesischen Messenger-Dienst WeChat abgeglichen, um zu sehen, ob es in den verknüpften Profilen irgendwelche Hinweise gibt. Namen etwa, Fotos oder weitere Kontaktmöglichkeiten. Leider Fehlanzeige. 2 der Nummern sind zwar mit WeChat verbunden, aber mehr, als dass es sich um Männer handelt, können wir nicht in Erfahrung bringen. Doch es gibt noch einen zweiten Dienst, der in China mindestens genauso verbreitet ist wie WeChat, die App Alipay. 2004 führte der Internetkonzern Alibaba dieses Online-Bezahlsystem ein, mit dem bei Taobao, dem chinesischen eBay, Transaktionen abgewickelt werden können. Die Idee: Das Geld wird erst weitergereicht, wenn die Ware tatsächlich beim Kunden angekommen ist. Eine Art Treuhandkonto also. Damals war das eine Neuheit. Alibaba-Gründer Jack Ma prophezeite, eines Tages werde Alipay die größte Bank Chinas werden. Er sollte recht behalten, Alipay ist in China heute kaum noch wegzudenken. Überall in der Volksrepublik kann man mit dem Dienst bezahlen. Dazu scannt man mit dem Smartphone einen QR-Code ein und das Geld wird transferiert. Im Supermarkt genauso wie an der Garküche. Selbst Bettler haben oft einen Code auf laminiertem Papier dabei. Wir gleichen die Nummern mit Alipay ab. Treffer. Eines der Profile gehört jemandem, der den Vornamen Fang Chun trägt. Für einen Mann ein eher ungewöhnlicher Vorname. In der lateinischen Umschrift, aber auch ausgesprochen, klingt die Silbe Fang exakt genauso wie das Fang in Li Fang Wei. Doch es gibt einen kleinen, aber bedeutenden Unterschied. Drei feine Striche mehr. Und so wird aus dem Fang, das Karl Li in seinem Namen trägt und Integrität oder Gerechtigkeit heißt, das Adjektiv duftend oder wohlriechend. Fügt man nun die zweite Silbe Chün hinzu, lautet der Vorname duftender Frühling. In 9 von 10 Fällen dürfte das ein Frauenname sein. Aufgrund des Profilabgleichs wissen wir aber, dass es sich um einen Mann handeln muss. Sowohl bei WeChat als auch bei Alipay ist das Geschlecht mit männlich angegeben worden. Aufgefallen ist uns diese seltene Kombination zum ersten Mal, als wir auf die drei Gerichtsurteile aus dem Kali-Netzwerk gestoßen sind. Während der Chinese bei allen drei Zivilverfahren nie selbst vor Gericht erschienen ist, war jedes Mal, egal ob in Peking, Shanghai oder Nanjing, jemand anwesend, der auf dem Papier mit den drei beteiligten Unternehmen nichts zu tun hat, keine Anteile hält, weder im Aufsichtsrat sitzt noch Geschäftsführer ist. Sein Name: Li Fangchun, der duftende Frühling. Und laut Gerichtsakten Rechtsanwalt, geboren am 7. Februar 1969, männlich. Hier haben wir also die Handynummer von Kalis Rechtsbeistand. Ihn werden wir als Letzten anrufen. Die erste der gesammelten Nummern ist leider ein Reinfall. Kein Anschluss unter dieser Nummer. 2 und 3 sind ebenso Fehlschläge, längst außer Betrieb. Bei der vierten Nummer meldet sich ein Mann, der sagt, er habe noch nie etwas von einem Li Fangwei gehört. Dann die fünfte Nummer. Panflötenmusik erklingt statt eines Freizeichens. In China völlig normal. Mal hört man den Donauwalzer, dann wieder Hip-Hop. Ganz selten, dass man ein klassisches Tuten vernimmt. Hallo, schallt es freundlich aus dem Hörer. Wer ist da? Wir sind deutsche Journalisten. Dürfen wir Sie interviewen? Wozu würden Sie mich gerne interviewen? Zu Ihrem Graphitgeschäft. Medienleute, murmelt er. Wie heißen Sie? Li. Wir fassen nach. Li Fangwei? Nein. Sind Sie Li Fangdong? Ja, der bin ich. Und Sie sind der jüngere Bruder von Li Fangwei? Ja, antwortet er. Wir können es kaum glauben. Wir haben Kalis Bruder am Apparat. Geboren am 14. Juni 1975, ebenfalls im Kreis Gan'an. Gemeinsam betreiben die beiden jene Graphitfabrik nördlich von Dalian. Und zumindest seit 2004 gehört Li Fangdong zum innersten Zirkel seines großen Bruders. Damals gründeten die beiden das Unternehmen LIMT, Dalian Metallurgy and Minerals Company Limited. Li Fangwei hielt 60% der Anteile, sein Bruder die verbliebenen 40%. Erst 2012 wurde die Firma aufgelöst. Dass Li Fangweis jüngerer Bruder zu seinen engsten Vertrauten gehört und er sich höchstwahrscheinlich noch mit anderen Verwandten und alten Freunden umgeben hat, ist nicht allzu überraschend. Geschäfte mit Familienmitgliedern und engen Wegbegleitern sind in China die Regel. Losen Bekanntschaften begegnen die meisten Chinesen mit Skepsis. Es hat weniger damit zu tun, dass das eine chinesische Sitte wäre, sondern ist eine Nachwirkung der Kulturrevolution. jener dunklen Epoche, in die Carl Lee hineingeboren wurde und die in China nie aufgearbeitet worden ist. Täter und Opfer leben bis heute manchmal noch Tür an Tür. Die Folge? Fremden traut man erst einmal nicht. Ein Misstrauen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Junge Chinesen lernen von ihren Eltern, dass sie stets wachsam sein müssen. Wie viele Unternehmen haben Sie? Fragen wir Carlis jüngeren Bruder. Wir haben viele, sagt Li Fangdong. Handeln Sie mit dem Iran? Früher haben wir das getan. Welche Art von Geschäften haben Sie mit dem Iran getätigt? Welche Produkte haben Sie denen verkauft? Zu viele. Ich kann mich nicht erinnern, sagt er und schiebt nach, dass viele chinesische Unternehmen Geschäfte mit dem Iran machten. 4 Jahre sind wir Kali nun schon auf der Spur. Das FBI hat ein Kopfgeld in Höhe von $5 Millionen auf ihn ausgesetzt. Mossad und CIA sind hinter ihm her. Ja, sogar mindestens ein ehemaliger US-Präsident hat sich persönlich eingeschaltet. Und hier redet der engste Komplize des Gesuchten völlig offen. Li Fangdong weiß offenbar sehr genau, in welcher Misere sein Bruder steckt. Wir haben viele Handelsunternehmen. Einige von ihnen sind noch aktiv, andere nicht mehr, weil die Vereinigten Staaten Sanktionen verhängt haben, sagt er. Seit mehr als 2 Jahrzehnten exportiert Li Fangwei Graphit und allerlei Elektronik in den Iran. Material, das die Ingenieure des Regimes in Teheran für das Atomprogramm, vor allem aber für Raketen brauchen. Sie sollen immer weiter fliegen und, das ist entscheidend, treffsicherer werden. Egal, woran es den Konstrukteuren im Iran in den vergangenen Jahren gemangelt hat, ob an speziell gehärtetem Metall oder Graphit, Carl Lee konnte liefern. Lange versuchte der Iran etwa an hochentwickelte Gyroskope zu kommen. Und prompt nahm eine Firma, die Carl Lee zugeschrieben wird, die Produktion auf. 2014 suchte Li Fangwei auf chinesischen Jobportalen gar Ingenieure, speziell für diesen Bereich. Machen Sie noch immer Geschäfte mit dem Iran? Ich kenne die Einzelheiten nicht, sagt Li Fangdong. Ich bin bloß für die Produktion zuständig. Können Sie uns helfen, mit Li Fangwei in Kontakt zu kommen? Das werden wir sehen, sagt der Bruder. Er selbst sei im Moment nicht in Dalian, sondern auf Geschäftsreise in der Provinz Jiangsu. Er sagt, er müsse nun aufhören, verabschiedet sich und legt auf. Nach 9 Minuten und 16 Sekunden. Fast 10 Minuten haben wir mit dem wahrscheinlich engsten Vertrauten von Li Fangwei sprechen können. 3,5 Jahre, nachdem wir den Namen Carl Lee zum ersten Mal in einer Bar auf dem Campus der Universität Harvard gehört haben. Unfassbar. Ungläubig schauen wir uns an, hören das Band noch einmal ab, Wort für Wort. Warum hat er bloß so lange mit uns gesprochen? Jetzt probieren wir es bei Li Fangchun, dem Mann mit dem Frauennamen, den wir uns als letzten vorgenommen haben. Rasch hebt er ab. Wir stellen uns als Journalisten aus Deutschland vor und fragen direkt, ob wir uns mit ihm treffen können. Zu unserem Erstaunen legt er nicht auf. Sagten Sie, Sie seien Journalisten aus Deutschland? Erkundigt sich Li Fangchun stattdessen. Darf ich fragen, was Sie gern wissen möchten? Wir nutzen den Moment und erzählen ihm, dass wir gern über die Gerichtsverfahren sprechen würden, an denen er teilgenommen hat. Etwa den Prozess, den Dalian Terry Industry geführt hat, um Computerprozessoren von einer Firma aus Peking geliefert zu bekommen. In dem Verfahren hatten die Kläger dem Gericht das FBI-Fahndungsplakat vorgelegt, um zu untermauern, was für ein fragwürdiger Charakter der Beklagte doch sei. »Wie haben Sie von diesem Fall erfahren?« fragt Li Fangchun. »Aus dem Internet«, erklären wir ihm, »es handle sich um eine öffentlich verfügbare Information.« »Sie meinen also, man kann Informationen über Dalian Terry online finden?« »Genau so ist es. Wir erklären ihm, dass man derartiges in einer Gerichtsdatenbank findet.« Das scheint ihn zu verwirren. »Sind Sie Chinesen?« fragt er auf einmal. »Nein, Deutsche.« »Ihr Chinesisch ist wirklich gut«, lobt er und beendet dann erst einmal das Gespräch, allerdings nicht ohne zu fragen, kann ich Sie zurückrufen? Wir warten eine 1/2 Stunde und versuchen es erneut. Hallo, wir sind es wieder, die deutschen Journalisten. Oh, hallo, ruft er und klingt fast erfreut. Was möchten Sie wissen? Wir wollen mehr über Ihren Handel mit dem Iran erfahren. Wir planen, über Handelsbeziehungen zwischen China und dem Iran zu schreiben. Es ist lange her, dass wir mit den Iranern zusammengearbeitet haben, sagt Li Fangchun. Und was machen Sie jetzt? Inlandsgeschäft. Keine internationalen Geschäfte mehr? Nein, nicht mehr. Wer sind jetzt Ihre Kunden? Inländische Stahlhersteller. Shandong Taishan Steel zum Beispiel. Oder Hubei Tangshan Steel. Aber Sie sind trotzdem in den Vereinigten Staaten sanktioniert. Im Gegensatz zum jüngeren Bruder Li Fangdong gibt sich Li Fangchun ahnungslos. Ich weiß nicht genau, wovon Sie sprechen. Was sagen Sie zu den US-Sanktionen? Bohren wir weiter. Was? Ich verstehe Sie nicht. Was ist Ihre Meinung zu dem, was die Amerikaner mit Ihnen gemacht haben? Li Fangchun lacht kurz und heiser. Kein Kommentar, sagt er. Gibt es sonst noch etwas, das Sie wissen möchten? Wir exportieren eigentlich nicht mehr. Alle unsere Geschäfte sind inländisch. Könnten Sie uns helfen, mit Li Fangwei in Kontakt zu treten? Ich kann ihn nicht erreichen, antwortet er. Und jetzt habe ich ja Ihre Nummer. Wenn es noch etwas gibt, das wir Ihnen mitteilen möchten, werde ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen, sagt er und beendet das Gespräch. Die beiden wahrscheinlich wichtigsten Gefolgsleute von Carl Li haben mit uns telefoniert. Nach Jahren der Suche sind wir dem mysteriösen Waffenhändler vermutlich näher, als ihm die westlichen Geheimdienste jemals gekommen sind. Wir hoffen, dass wir nun bald die entscheidende Frage klären können. Ist dieser Li Fangwei wirklich ein abgefeimter Superkrimineller, der Millionen Dollar damit verdient, eines Tages die Auslöschung Israels und anderer Länder zu ermöglichen? Und agiert er auf eigene Rechnung? Oder ist er Teil von etwas Größerem? Kapitel 26. Wie im Kino. Es ist 2022, in Washington regiert Joe Biden und wir sind seit mittlerweile 4 Jahren hinter Carl Li her. 2018, als wir seine Fährte aufnahmen, erschien uns diese Recherche wie ein Selbstläufer. Der ehemalige FBI-Analyst Aaron Arnold war auf uns zugekommen und hatte uns auf den chinesischen Geschäftsmann aufmerksam gemacht. Ehemalige hochrangige US-Regierungsmitarbeiter wie Van Van Diepen oder Thomas Countryman waren sofort zu einem Treffen mit uns bereit. Wir fanden Spuren von Carlis Firmen in den Panama Papers. Auch die Verwicklung von Mossad, MI6 und Bundesnachrichtendienst in die Jagd auf den Chinesen war schnell klar. Ein amtierender Vize-Staatssekretär aus dem US-Außenministerium sagte für ein Interview zu, und selbst ein Gespräch mit Mike Pompeo, dem ehemaligen Außenminister und früheren CIA-Chef, schien denkbar. Dann lief es plötzlich wie bei einem Thriller im Kino. Eine überraschende Wendung nach der anderen. Christopher Ford, der Vize-Staatssekretär mit den vielen Carl-Lee-Tweets, machte einen Rückzieher. Und Trumps Iran-Sonderbeauftragter Brian Hook wollte im Interview mit uns keine einzige Frage zu Carl-Lee beantworten. In den Wochen danach müssen wir immer wieder daran denken, was uns eine Quelle nach dem Interview mit Hook gesagt hat, nämlich, dass in Sachen Carl Li etwas im Gange sei. Aber wir messen dem erst einmal wenig Bedeutung bei, ordnen es eher als wichtigtuerisches Hinterzimmergetuschel ein. Wir fragen dennoch unsere Kontakte, die wir im Laufe der Recherche aufgebaut haben, ob etwas passiert sei. Überall hören wir uns um, aber niemand will etwas mitbekommen haben. Nicht die Amerikaner, nicht die Briten, nicht die Israelis und nicht die Deutschen. Überall Fehlanzeige. Also durchpflügen wir das Internet auf der Suche nach kürzlich ausgeschiedenen US-Regierungsmitarbeitern und erstellen lange Listen mit Ex-Beamten, die vielleicht etwas wissen könnten. Einen nach dem anderen kontaktieren wir. Doch es ist, als würden wir gegen eine Wand rennen. Wieder und wieder. Wenn überhaupt jemand auf unsere Anfragen antwortet, dann heißt es entweder kein Kommentar oder keine Erinnerung, sobald der Name Kali fällt. Nicht nur uns geht es so. Immerhin. Auch Jeff Steen, der US-Journalist mit dem Spitznamen Spy Talker, der Spioneflüsterer, der in Washington in der Geheimdienstszene vernetzt ist wie nur wenige andere Reporter, kommt nicht weiter. Einige Monate, nachdem er 2019 seinen Artikel über die Wut der Trump-Regierung auf China wegen Kali veröffentlicht hat, will er herausfinden, was aus der gut durchdachten methodischen Kampagne geworden ist, mit der die US-Regierung Kalis Auslieferung erreichen will. Er kontaktiert die Beamten, die ihn wenige Monate zuvor in ein Nebengebäude des Weißen Hauses zu einem Briefing über Kali eingeladen hatten. »Ich habe sie gefragt, wie es aussieht«, erzählt uns Jeff Steen bei einem Treffen in Washington. Doch entweder wollen die Beamten nicht mehr über den chinesischen Geschäftsmann sprechen oder sie leiden an plötzlichem Gedächtnisverlust und erinnern sich nicht mehr an Carl Lee. Carl? Welcher Carl? Auch als Trump abgewählt ist, die Regierung des Demokraten Joe Biden ihre Arbeit aufnimmt und Jeff Steen erneut nachfragt, bekommt er keine Antworten. Wenn es um Carl Lee gehe, herrsche in Washington neuerdings eine ohrenbetäubende Stille. Was zur Hölle ist da los? Was ist mit Kali geschehen? Jeff Steen hat da seine eigene Theorie und sie klingt etwas wild. Vielleicht haben wir Kali umgedreht, sagt er. Mit wir meint er die USA. Vielleicht ist er jetzt unser Mann. Kali, ein Doppelagent, der neuerdings den Amerikanern Informationen aus China liefert? Ich habe dafür keine Beweise, sagt Jeff Steen. Aber ich war selbst Geheimdienstmitarbeiter und habe jahrelang über die CIA und andere Nachrichtendienste berichtet. Erkenne die Methoden und die Denkweise der Geheimdienste. Ich habe keine andere logische Erklärung dafür, warum die USA plötzlich dazu schweigen sollten. Eines sei allerdings auch sicher. Als Doppelagent hätte Carl Lee in China kein langes Leben. Dutzende Spione der Amerikaner sind in den vergangenen Jahren in der Volksrepublik aufgeflogen und wurden hingerichtet. Während wir über unsere Kontakte in China herauszufinden versuchen, ob es irgendwo Nachrichten oder auch nur Gerüchte über das Schicksal von Carl Lee gibt, geht auch noch die ominöse Website whoisliefangwei.com zeitweise vom Netz. So laut diese in den vergangenen Jahren auch getrommelt hat, plötzlich ist Stille. Und wir erinnern uns an einen Satz, den uns Aaron Arnold bei einem unserer ersten Treffen gesagt hatte. Wenn man in diesem Fall nach Antworten sucht, dann endet man meistens mit noch mehr Fragen. Es ist das Kali-Mysterium. Dann aber stoßen wir auf eine neue Spur, in der chinesischen Version von Wikipedia. Dort gibt es einen Eintrag zu Kali, der ausschließlich Informationen enthält, die wir längst kennen. Immer und immer wieder haben wir die Seite durchgelesen, auf der Suche nach neuen Hinweisen, die uns bei unseren Recherchen weiterhelfen könnten. Doch nun schauen wir uns die Versionsgeschichte des Artikels an. Darin kann jeder nachvollziehen, wer wann welche Informationen zu einem Artikel hinzugefügt oder gelöscht hat. In der Vergangenheit haben andere Journalisten mit dieser Methode zum Beispiel aufgedeckt, wie Unternehmen, Parteien und PR-Agenturen Einträge in der Online-Enzyklopädie manipulieren. Von einer IP-Adresse, die dem Energieerzeuger RWE zuzuordnen ist, wurden demnach unter anderem Änderungen am Wikipedia-Eintrag zu einem Kernkraftwerk vorgenommen. Und über eine firmeneigene Adresse der Daimler AG hat jemand Passagen zur NS-Vergangenheit des Automobilherstellers gelöscht. Und nun finden wir ein höchst interessantes Detail in der Versionsgeschichte des chinesischen Li Fangwei-Artikels. Am 8. Januar 2021 um 6.58 Uhr hat dort ein Nutzer folgende Information hinzugefügt. Im April 2019 wurde Li Fangwei durch die Polizei in Dalian wegen des Verdachts festgenommen, Güter und Artikel geschmuggelt zu haben, deren Import und Export durch den Staat verboten wurde. Stand Ende 2020 sitzt Li in einem Untersuchungsgefängnis der Stadt Dalian. Außerdem fragt der Nutzer die Wikipedia-Gemeinde, ob nun der Satz entfernt werden sollte, dass Carl Li von der chinesischen Regierung geschützt werde. Schließlich entspreche das nicht mehr der Realität. Carl Lee im Gefängnis? Das wäre eine dramatische Wende. Aber es ist seltsam, Im chinesischen Internet ist zu diesem Zeitpunkt der Recherche ansonsten nichts über eine Verhaftung von Carl Li zu finden. Kein Artikel, kein Satz, kein Wort. Wer also hat den Wikipedia-Artikel geändert? Es ist ein anonymer Autor mit dem wenig aussagekräftigen Namen 2001.470.a.3b4.814. Der ansonsten bislang hauptsächlich an Artikeln zu alten chinesischen Herrscherdynastien gearbeitet hat. Der Name des Nutzers ist seine IP-Adresse, die aber führt lediglich zu einem VPN-Anbieter, einem Dienst also, der die Herkunft des Nutzers verschleiert. Allerdings auch der einzige Weg, um die in China zensierte Wikipedia-Enzyklopädie anzusurfen. Eine Sackgasse. Dennoch, es ist bereits das zweite Mal, dass uns die Gefängnisthese begegnet. Hatte also der Mann mit dem frisch geernteten Zucchini im Garten in Dalian recht? Jener Herr Liu, der von sich aus erzählt hatte, dass Carl Li eingesperrt wurde? Noch erstaunlicher ist, nur 31 Minuten nach ihrer Entstehung verschwindet die Ergänzung wieder. Um 7.29 Uhr löscht der Nutzer mit dem Pseudonym 2001.470.a.3b4.814 die Details über Carlis Festnahme, mit der Begründung, dass es keine eindeutige Quelle dafür gebe und es daher besser sei, nicht darüber zu schreiben. Die Information aus dem gelöschten Satz tragen wir an unsere Quellen bei Geheimdiensten und Forschungszentren heran. Offenbar ist die Sache jedoch noch keinem von ihnen untergekommen und wir bekommen auch keine Erklärungsansätze. Dass Carl Li inhaftiert worden wäre, können sie nicht bestätigen. Wir beschließen also, noch einmal die beiden Handynummern in Dalian anzurufen, die von Li Fangdong, dem jüngeren Bruder, und die von Li Fangchun, dem Rechtsanwalt. Wie zuvor erklingt auch dieses Mal bei Li Fangdong Panflötenmusik statt eines Freizeichens. Die Musik bricht nicht ab, niemand hebt ab. Ein paar Stunden später wählen wir dieselbe Nummer erneut, diesmal mit einem anderen Handy, dessen Nummer Li Fangdong noch nicht kennt. Wieder Panflöte, wieder geht niemand ran. Am nächsten Tag ein dritter Versuch. Diesmal ist jedoch keine Musik mehr zu hören. Stattdessen eine Ansage auf Chinesisch und Englisch. Die Nummer, die sie gewählt haben, existiert nicht. Li Fangdong ist nicht mehr zu erreichen, sein Handy abgeschaltet. Immerhin, Li Fangchun, der Mann mit dem Frauennamen, hebt rasch ab. »Wer ist da?« blafft er, und als wir uns vorstellen, folgt ein Staccato von Fragen und Unfreundlichkeiten. »Warum rufen Sie schon wieder an? Woher wissen Sie das? Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen helfen kann?« Im Unterschied zu unserem letzten Telefonat verrät er diesmal keine Details. Als wir ihn fragen, ob er wisse, wo sich Li Fangwei derzeit befinde, stellt er nur eine Gegenfrage. »Was wollen Sie?« Wir führen noch einmal aus, dass wir mit Li Fangwei persönlich in Kontakt treten und mit ihm sprechen möchten. »Alles, was Sie von ihm wissen möchten, können Sie von mir erfahren«, entgegnet Li Fangchun. »Also gut. Wir möchten mit Ihnen und Li Fangwei gemeinsam einige Transaktionen mit Firmen im Iran ansehen«, sagen wir. Und wieder antwortet er mit Gegenfragen, diesmal gleich drei auf einmal. »Wer sind Sie? Sie sagen, Sie sind Journalisten? Ist das etwas, mit dem sich Journalisten beschäftigen sollten?« Die letzte Frage würden wir mit einem klaren Ja beantworten. Wir könnten sogar ausführen, dass wir das schon 4 Jahre lang tun und noch immer nicht die Antworten haben, die wir suchen. Stattdessen fragen wir ihn, ob wir ihn treffen können. Er bleibt knapp. »Nicht jetzt. Es ist nicht sehr passend.« Wir bleiben hartnäckig. »Wo sind Sie gerade?« fragen wir. »Wenn ich Sie erreichen möchte, rufe ich Sie zurück. Unter dieser Nummer?« Wir bejahen. »Okay. Falls ich den Drang verspüren sollte, melde ich mich.« Wir versuchen nachzuhaken und fragen, wann das der Fall sein könnte. »Nicht jetzt!« ruft Li Fangchun. Er ist inzwischen hörbar ungehalten. Bevor er auflegt, versuchen wir es noch einmal. »Wissen Sie, wo Li Fangwei ist?« »Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn ich Sie brauche, melde ich mich bei Ihnen unter dieser Nummer.« Unser letzter Joker. Wir testen die Gefängnistheorie. »Wir haben gehört, dass Li Fangwei im Moment im Gefängnis sein soll. Stimmt das?« Er antwortet, wenn auch wieder mit einer Gegenfrage. »Wer hat Ihnen das gesagt?« »Wir hätten es hier und dort gehört«, antworten wir vage, »aber wir seien uns nicht sicher und wir wüssten nicht, welche Behörde Li Fangwei verhaftet haben könnte. »Es ist nicht die richtige Zeit, um Ihnen das zu sagen«, sagt er. »Wenn ich mit Ihnen sprechen möchte, melde ich mich.« Und diesmal legt er auf. Ein hartes Dementi klingt anders. Kapitel 27 Angriff auf die Ukraine. Am 24. Februar 2022, kurz vor Morgengrauen, spricht Russlands Präsident Wladimir Putin zu seinem Volk. Und wenig später schlagen die ersten Raketen in der Ukraine ein. Zehntausende russische Soldaten überschreiten die Grenze ins Nachbarland. Russische Panzer stehen zeitweise kurz vor Kiew. Und es regnet Raketen, schreibt etwa die Nachrichtenagentur Reuters. Putin hat gerade den größten Angriff auf ein europäisches Land seit dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Raketen und Krieg sind plötzlich wieder Teil der europäischen Normalität. Jahrelang haben wir an Israel gedacht, wenn von Raketeneinschlägen die Rede war. Jetzt trennen Deutschland gerade mal einige hundert Kilometer von massivem Raketenbeschuss mit tausenden Toten. Wir ertappen uns dabei, wie wir nachrechnen, ob die Raketen, die Russland gegen die Ukraine einsetzt, auch Deutschland erreichen könnten. Und natürlich könnten sie. Umstritten ist eher, ob sie 5 Minuten nach Berlin brauchen oder doch nur 106 Sekunden, wie ein Gast in einer russischen Talkshow mit drohendem Unterton behauptet. Die Bundesregierung erwägt deshalb sogar die Anschaffung eines eigenen Raketenabwehrsystems nach dem Vorbild Israels. Bis es einsatzbereit ist, werden allerdings noch Jahre vergehen. Zehntausende Ukrainer fliehen über die Grenzen, um dem Terror zu entkommen. Millionen aber harren aus, fest entschlossen, sich zur Wehr zu setzen. Das Schicksal des Landes entscheidet sich gerade jetzt, sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in den ersten Kriegsstunden in einer Ansprache an sein Volk. Und es folgt seinem Aufruf zum Widerstand. Putin rechnet mit einem kurzen Krieg und unterschätzt die Ukraine. In den ersten Kriegstagen greifen ukrainische Kämpfer aus dem Hinterhalt russische Versorgungskonvois an, jagen mit Panzerfäusten ein Militärfahrzeug nach dem anderen in die Luft. Findige Bastler bauen Hobbydrohnen so um, dass damit Granaten über den Stellungen der Russen abgeworfen werden können. Per Crowdfunding werden zudem Kampfdrohnen aus der Türkei gekauft. Und nach kurzem Zögern liefert auch der Westen Militärmaterial. Helme, Panzer und Flugabwehrgeschütze aus Deutschland, Panzerfäuste aus Schweden und Haubitzen aus den Niederlanden, Granaten aus Polen, aber vor allem gepanzerte Fahrzeuge und Raketenwerfer. Jeden Tag sind nun Raketen, die Tod, Leid und Verheerung bringen, in den Hauptnachrichten zu sehen. Seit Beginn des Krieges hat Russland Tausende auf die Ukraine abgefeuert. Sie treffen Wohnhäuser, Einkaufszentren und töten hunderte Zivilisten. Allein in Charkiw, Donetsk und Mykolaiv schlagen hunderte Raketen ein. Einige verfehlen offenbar nur knapp ukrainische Atomkraftwerke. Auch diese albtraumhafte Bedrohung ist auf einmal allgegenwärtig. Russische Truppen feuern Raketen von Schiffen, U-Booten, Flugzeugen und mobilen Abschussrampen ab. Der Raketenkrieg kennt keine Grenzen mehr. Mehrmals setzt Russland sogar seine gefürchteten Überschallraketen vom Typ Kinjal ein. Im September 2022 droht Wladimir Putin unverhohlen mit dem Einsatz von Atomraketen. Das ist kein Bluff, erklärt er in einer Rede an die Nation, die in Wahrheit natürlich auch eine Rede an den Westen ist. Während die Welt auf die Ukraine blickt, spitzt sich die Lage im Iran zu. Im Frühjahr 2022 mehren sich die Zeichen, dass die Führung in Teheran kurz davor ist, über genug hoch angereichertes Uran für den Bau einer Atombombe zu verfügen. Bei mehreren Besuchen im Iran stoßen Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde auf verdächtige Uranspuren, für die das Regime keine technisch glaubwürdigen Erklärungen liefert. Wie der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Mariano Grossi, berichtet. Er könne daher nicht ausschließen, dass der Iran wieder ein geheimes Atomwaffenprogramm betreibt. Zwar verhandelt der Iran seit Monaten mit Vertretern der USA und der EU von Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland und China über eine Neuauflage des Atomabkommens, Doch die Zeichen stehen nicht gut. Der Chef der Revolutionsgarden, Hussein Salami, erklärte im April 2022, dass die westlichen Sanktionen den Iran stärker gemacht hätten, und er droht, Israel werde den bitteren Geschmack von Raketen ertragen, wenn das Land nicht vorsichtig sei. Wir sind in eine neue Ära eingetreten, sagt Salami. Die Sonne ist über den bösen Mächten untergegangen. Das iranische Regime kündigt an, mehrere Kameras abzumontieren, mit denen die IAEA die Vorgänge in den iranischen Atomanlagen aus der Ferne beobachten kann. Längst hat das iranische Militär die Shahid Haji Qasem vorgestellt, eine weitere Rakete mit einer Reichweite bis Tel Aviv, die angeblich das israelische Raketenabwehrsystem überwinden kann. Fachleute aus den USA und Israel vermuten, dass die Revolutionsgarden noch mehr Modelle entwickeln, unter dem Deckmantel des Raumfahrtprogramms. Im Juni 2022 zum Beispiel berichteten iranische Zeitungen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium vom Test einer Rakete namens Solchana, die angeblich Forschungssatelliten ins All transportieren kann. Westliche Regierungen befürchten jedoch, dass bestimmte Komponenten davon eines Tages in Atomraketen Verwendung finden. Die Atomverhandlungen in Wien schaffen keine Entspannung. Der Iran verlangt, dass die Vereinigten Staaten die Revolutionsgarden von ihrer Sanktionsliste streichen. Das aber schließen die USA aus. Zu groß sei die Gefahr, die von den Gardisten ausgehe. Das Einzige, was sich Washington vorstellen kann, bestimmte Eliteeinheiten von der Liste zu nehmen. Die Bedingung: keine Angriffe des Iran und seiner Verbündeten mehr auf US-Truppen im Nahen Osten. Das wiederum schließt Teheran aus. Es geht nicht voran. Gleichzeitig sterben weiterhin iranische Wissenschaftler und Revolutionsgardisten auf mysteriöse Art und Weise. Innerhalb weniger Wochen verlieren Ali Kermani, Mohammed Abdu und Waheb Faramazian ihr Leben. Alle drei waren für das iranische Raketen- und Drohnenprogramm tätig. Zunächst heißt es, sie seien bei Autounfällen umgekommen, allerdings mit dem seltsamen Zusatz »im Einsatz«. Der Revolutionsgardist Hassan Sayyad Kodei wird im Mai 2022 von Attentätern vor seinem Haus in Teheran erschossen. Die britische Marine hat indes ein Schiff mit hunderten iranischen Raketen an Bord abgefangen, die wohl für Houthi-Kämpfer im Jemen gedacht waren. Wenige Monate später, im Juli 2022, wird der britische Gesandte im Iran kurzzeitig festgenommen. Der Vorwurf: Spionage. Seine Festnahme fällt, wohl eher zufällig, zusammen mit einer denkwürdigen Pressekonferenz in London. Der Chef des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5, Ken McCallum, und FBI-Direktor Chris Wray wenden sich gemeinsam an die Öffentlichkeit mit einer Warnung vor China. Die größte grundlegende Herausforderung, vor der wir stehen, kommt von der Kommunistischen Partei Chinas, sagt McCallum. Das mag abstrakt scheinen, aber es ist real und akut. Wir müssen darüber sprechen. Wir müssen handeln. Gerade zu diesem Zeitpunkt, als Russland die Ukraine angreife, argumentiert FBI-Direktor Wray, sei es wichtig, darauf hinzuweisen, dass langfristig betrachtet China viel gefährlicher sei. Wir sehen durchgehend, dass die chinesische Regierung die größte Langzeitgefahr für unsere ökonomische und nationale Sicherheit darstellt. In diesem Sinne sind der Krieg in der Ukraine und die russische Aggression vielleicht auch ein Fenster in die Zukunft. Was passiert, wenn die Führung in Peking beschließen sollte, in Taiwan einzufallen? Stünde die westliche Welt wieder zusammen oder würde sie China gewähren lassen? Der Krieg in der Ukraine ist in dieser Hinsicht extrem wichtig, wie viele Experten argumentieren, weil Peking genau studieren kann, wie der Westen reagiert. Welche Länder einig vorangehen, welche zögern, welche umschwenken. Der Krieg beschleunigt eine neue Blockbildung. Seit Beginn der russischen Invasion rückt einerseits der fast schon tot geglaubte Westen zusammen, andererseits scheint sich eine neue Achse herauszubilden mit Russland, China und dem Iran. Die drei Länder kooperieren immer enger, wirtschaftlich und auch militärisch. Bei einem Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin im Juli 2022 klingt der iranische Revolutionsführer Ali Khamenei fast schon wie ein Sprecher der russischen Regierung. Russland habe die Ukraine angreifen müssen, um dem Gegner zuvorzukommen, sagt die oberste Instanz der Islamischen Republik. Kurze Zeit später kursieren Berichte, wonach der Iran die unter Druck geratene russische Armee mit Waffen versorgt. Die Washington Post zitiert westliche Geheimdienstquellen, die bestätigen, dass am 19. August Transportflugzeuge mit Kampfdrohnen den Iran verlassen hätten. Wenige Wochen später wird nach ukrainischen Angaben zum ersten Mal ein Mensch von einer solchen Drohne getötet. Seitdem vergeht fast kein Tag mehr, ohne dass iranische Drohnen, vollgeladen mit Sprengstoff, auf ukrainische Städte niedergehen. Von regelrechten Schwärmen ist die Rede. Sie überfordern die Flugabwehr. Etwa zur selben Zeit meldet der ukrainische Geheimdienst, Russland habe seit Beginn des Kriegs im Februar, also in gerade mal 6 Monaten, bereits mehr als die Hälfte seiner konventionellen Raketen verschossen. Im Sommer 2022 kursieren Berichte, dass der Iran in Kürze auch Raketen an Russland liefern werde. Dann würde die Bedrohung durch Kali, durch die Raketen, deren Bau er mit ermöglicht hat, mit einem Mal bis an die Europäische Union heranreichen. Und anders als beim Iran steht bei Russland längst nicht mehr in Frage, dass das Land einsatzbereite Atomsprengköpfe hat. Laut dem Forschungsinstitut SIPRI hält das russische Militär 5.977 Sprengköpfe in seinen Lagern bereit. Umso dringlicher erscheint uns die Frage, wo sich Kali aufhält. Ist er tatsächlich im Gefängnis? In den chinesischen Gerichtsdatenbanken ist bislang kein Strafrechtsurteil gegen ihn veröffentlicht worden. Und Chinas Gefängnisse abzutelefonieren, ist aussichtslos. Es gibt Tausende im Land und die Verwaltungen geben selbst auf deutliche, banalere Fragen grundsätzlich keine Antworten. Gelegentlich gelingt es findigen Menschenrechtsanwälten, Informationen über inhaftierte Tibeter, Uiguren oder regimekritische Chinesen zu bekommen. Es sind jedoch Einzelfälle, und die Anwälte haben die Unterstützung sowie die nötigen Unterschriften der Angehörigen der Inhaftierten. Kalis Familie aber wird uns nicht helfen, mehr über seinen Verbleib herauszufinden. Warum sollte sie? Die Volksrepublik ist auch kein Rechtsstaat. Die Paragraphen in den Gesetzen sind oft so unpräzise formuliert, dass sie zu jeder Zeit gegen jeden angewandt werden können. Wenn der Staat etwas geheim halten möchte, dann bleibt es geheim. Und eine Verhaftung oder gar eine Verurteilung von Kali in China wegen illegaler Waffenexporte, das könnte genau so ein Fall sein. 2014 noch hat sich die chinesische Regierung für ihn eingesetzt. In Parteizeitungen wurden die Vorwürfe als haltlos zurückgewiesen. Es kann gut sein, dass die chinesische Regierung nun lieber dazu schweigt, als einen plötzlichen Kursschwenk öffentlich zu machen, der Fragen aufwirft. Doch warum sollte das FBI seine Fahndung nach Kali aufrechterhalten, wenn man in Washington doch vermutlich längst wüsste, dass er inhaftiert wurde? Kapitel 28 Ende mit Schrecken. Einen Monat nach dem Überfall auf die Ukraine reisen wir noch einmal in die USA. 3 Jahre ist es mittlerweile her, dass der damalige Vize-Staatssekretär Christopher Ford kurzfristig ein Interview mit uns hat platzen lassen. Nun haben wir erneut Kontakt mit ihm aufgenommen, denn wir glauben, er weiß, warum es in Washington plötzlich still um Kali geworden ist. Wir sind mit ihm in einem Hotel in Bethesda verabredet, einer kleinen Stadt im Speckgürtel von Washington. Ford trägt Fliege, wie auf allen Fotos, die wir von ihm kennen. In der Realität wirkt er noch schrulliger als auf den Bildern und Videos. Er hat eine sanfte Stimme und drückt sich gewählt aus. Man hört, dass er nicht nur an einer Spitzenuniversität studiert hat, sondern gleich an 3. Seinen Bachelor machte er in Harvard mit Summa Cum Laude, in Oxford bekam er seinen Doktortitel in internationalen Beziehungen und in Yale absolvierte er eine der renommiertesten Law Schools der Welt. Danach arbeitete er ab Mitte der 90er Jahre für verschiedene republikanische Senatsabgeordnete, bevor er 2003, als George W. Bush US-Präsident war, ins Außenministerium wechselte. Ford war dort für Rüstungskontrolle mit zuständig und zwar in jener Zeit, in der die Vereinigten Staaten auf Kali aufmerksam wurden. Später diente Ford dem nächsten republikanischen Präsidenten, Donald Trump. Es ist erstaunlich, wie lange der über Parteigrenzen hinweg hoch angesehene Akademiker Trumps Kapriolen ertrug. Ford war anfangs sein Special Assistant im Nationalen Sicherheitsrat. Nach dem Rauswurf von Vize-Staatssekretär Thomas Countryman nahm er dessen Position im Außenministerium ein. Erst am 8. Januar 2021, zwei Tage nachdem ein wütender, vom Wahlverlierer Donald Trump angestachelter Mob das Kapitol gestürmt hatte, reichte Ford seinen Rücktritt ein. »Ich kann nicht weiterhin in einer Regierung dienen«, schrieb er in seinem Abschiedsbrief, »wenn einige bereit sind, einen gewalttätigen Aufstand gegen das Land zu dulden oder sogar anzustiften, das mir am Herzen liegt, und dessen Verfassung zu unterstützen und zu verteidigen, ich einen heiligen Eid geleistet habe.« Fords Brief wurde damals von Beobachtern als wichtiger Beleg dafür gewertet, dass sich das republikanische Establishment von Trump distanziert. Aber darum soll es in unserem Gespräch nicht gehen. Wir wollen wissen, warum Christopher Ford im Sommer 2019 plötzlich damit aufhörte, über Kali zu twittern. »Wir haben entschieden, mit dem Twittern aufzuhören«, sagt Ford mit spitzem Lächeln. »Das ist alles, was ich sagen kann.« »Wir versuchen es noch einmal, stellen die Frage etwas anders, formulieren sie neu. Seine Hoffnung sei gewesen«, sagt Ford, »dass die chinesische Regierung einen Teil von Kalis Netzwerk stoppt, wenn die USA den Scheinwerfer auf Kali richten, oder dass sie ihn selbst aus dem Verkehr zieht, schon allein um die Kritik der Amerikaner ins Leere laufen zu lassen.« »Ob sich seine Hoffnung erfüllt hat, will Ford nicht sagen. Er lacht nur.« »Ich verstehe, das ist nicht besonders hilfreich.« An dieser Stelle bleibt er hart. Über das große Ganze redet er dafür gern und ausführlich weiter. Denn für Ford, das wird schnell klar, ist Kali nur ein Stellvertreter für etwas viel Größeres, viel Bedrohlicheres. Selbst wenn morgen ein Meteorit auf Li Fangwei fallen würde, wäre die Gefahr nicht gebannt, sagt er. Denn das eigentliche Problem sei dessen Netzwerk. Es handle sich um bestens etablierte Firmen und Verbindungen, die offenbar den Schutz oder zumindest die Erlaubnis der chinesischen Regierung genießen, zu tun, was sie tun. Wir sind Kali nun mittlerweile seit fast 5 Jahren auf der Spur. Alles begann mit dem Tipp des früheren FBI-Analysten Aaron Arnold und dem verschwommenen Bild auf einem FBI-Most-Wanted-Poster. Wir sind der Spur von Kalis Geld gefolgt, haben sein Verwandtschaftsgeflecht entwirrt, als wahrscheinlich erste Journalisten überhaupt seine Firmen und Fabriken besucht und haben uns mit seinen Verfolgern in den USA, Großbritannien, Deutschland und Israel getroffen. Und mit jedem Gespräch schärfte sich das Bild eines ebenso gerissenen wie skrupellosen Geschäftemachers. Sein Unternehmen fing klein an und wurde schnell zu einem One-Stop-Shop für Raketen- und Bombenbauer aus Schurkenstaaten wie dem Iran. Egal, was sie brauchen, Kali hat es im Angebot. Während andere Waffenhändler sich auf einzelne Produkte spezialisiert haben oder letztlich nur als Zwischenhändler dienen, kauft Kali nicht nur an, um weiter zu verkaufen, er produziert auch selbst. Mit jedem Gyroskop und jeder Ladung Graphit sind die iranischen Raketen besser geworden. Sie fliegen heute höher und weiter und vor allem treffen sie besser. Den Geschossen anderer Nationen stehen sie in nichts mehr nach. Einiges deutet nun darauf hin, dass Kali von den chinesischen Behörden aus dem Verkehr gezogen wurde. Womöglich geschah dies im Zuge eines Deals mit den Amerikanern. Denn zu der Zeit, in der die US-Regierung auf einmal zu Kali verstummte, war der Handelskrieg zwischen den USA und China auf dem Höhepunkt angelangt. Staats- und Parteichef Xi Jinping ging damals auf Donald Trump zu. Die chinesische Führung machte den Amerikanern Zugeständnisse, um weitere Strafzölle zu verhindern. Zählt dazu Kalis Festnahme? Und wenn es so wäre, warum wurde dies nicht öffentlich? Die Antwort ist vermutlich relativ simpel. Die Chinesen dürften kein Interesse daran haben, dass die Sache bekannt wird. Schließlich haben sie über Jahre wiederholt, dass sich das Ausland aus der Angelegenheit raushalten solle. Wenn jetzt bekannt würde, dass Kali festgenommen wurde, könnte das so ausgelegt werden, dass China dem Druck des Westens nachgegeben habe. Auch die Vereinigten Staaten hätten Grund zu schweigen. Solange Kali nicht vor einem US-Gericht steht, ergibt es aus ihrer Sicht durchaus Sinn, die Verhandlung aufrechtzuerhalten. Vielleicht ist beidseitiges Stillschweigen aber auch Teil des Abkommens. Das würde es China erlauben, sein Gesicht zu wahren. Abgesehen von allen taktischen Erwägungen, dient die US-Verhandlung nach Li Fang Wei auch einfach als Abschreckung. Jeder, der Ähnliches vorhat, sieht, was ihm blühen kann. Das Geschäft, da sind wir uns sicher, geht weiter. Etliche von Kalis Firmen sind bis heute aktiv. Und auf dem Gelände seiner Fabrik in Dalian haben wir unzählige Graphitstäbe gesehen, aufgeschichtet und offenbar vorbereitet für den Versand. Einige Quellen berichten uns von so vielen Lieferungen, dass sie längst nicht alle abgefangen werden können. Der Iran, Kalis Großabnehmer, rüstet derweil auf und weitet sein Geschäft als Waffenexporteur aus. Im Oktober 2022 macht IAEA-Chef Rafael Grossi öffentlich, dass der Iran nun auch an einem zweiten Standort begonnen habe, Uran mit einem Reinheitsgrad von 60% herzustellen. Schon jetzt hatte die Islamische Republik in Natanz genug davon produziert, um es mit geringem Aufwand in Material für einen Atomsprengkopf weiter zu verarbeiten. Nun soll die Produktion noch weiter hochgefahren werden. Eine zivile Begründung gebe es dafür nicht, kritisieren die Regierungen von Deutschland, Großbritannien und Frankreich in einer gemeinsamen Erklärung. Iranische Drohnen werden indes weiter in Massen nach Russland verkauft, russische Soldaten von Iranern ausgebildet. Und damit nicht genug. Bereits im September 2022 reisen laut Recherchen der Washington Post mehrere hochrangige Iraner nach Moskau, um ein Abkommen über die Lieferung iranischer Raketen nach Russland zu unterschreiben. Nach der Rückkehr der Delegation erklärt ein nicht namentlich genannter iranischer Diplomat der Nachrichtenagentur Reuters: Die Russen hatten um mehr Drohnen und um diese iranischen ballistischen Raketen mit verbesserter Zielgenauigkeit, insbesondere die Fateh- und Zulfagar-Raketen, gebeten. Wenige Tage später telefoniert Russlands Präsident Putin mit seinem iranischen Amtskollegen Ebrahim Raisi. Es sei um Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Handel und Wirtschaft gegangen, lässt der Kreml verlauten. Das Signal ist klar, Russland und der Iran rücken noch weiter zusammen. Unbestätigten Berichten zufolge soll der Iran neben bewaffneten Drohnen sogar Militärberater geschickt haben, um Russland bei seinem Angriff auf die Ukraine zu unterstützen. Und während wir diese Zeilen schreiben, dürften die ersten Raketen aus dem Iran bereits in Russland angekommen sein. Womöglich sind es jene Geschosse, die in diesen Tagen in Kiew und anderen ukrainischen Städten einschlagen. Für den Ukraine-Krieg wären iranische Raketen ein Gamechanger, wie der Münchner Raketenexperte Marco Schiller sagt. Denn obwohl Russlands Streitkräfte als die zweitstärkste Armee der Welt gelten, Raketen, wie sie die Iraner haben, fehlen ihnen. Der Grund dafür ist, dass die Sowjetunion und die USA 1987 den sogenannten INF-Vertrag unterschrieben haben. Der Intermediate Range Nuclear Forces Treaty sah bis zum Ausstieg der Vereinigten Staaten 2019 vor, dass beide Länder sämtliche Raketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern verschrotten und keine neuen entwickeln. Der Iran hingegen baute nach der Jahrtausendwende mit Kalis Hilfe sein riesiges Arsenal an Mittelstreckenraketen auf. Die Iraner haben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass ihre Raketen auch auf 1000 Kilometer Entfernung sehr genau treffen, sagt Schiller. Nach seiner Einschätzung wären sie für Russland im Ukraine-Krieg hilfreich. Dann könnte Russland gemütlich vom eigenen Territorium aus in den Westen der Ukraine feuern. Derzeit nämlich müsse das russische Militär viele Raketen wegen ihrer geringen Reichweite vor allem von den besetzten ukrainischen Gebieten und von Weißrussland aus abschießen, und der Westen der Ukraine sei außer Reichweite. Wenn sich das ändere, sagt Schiller, dann bedeutet das auch eine deutlich größere Gefahr für Raketenwerfer und andere Waffen, die Deutschland und andere Länder in die Ukraine geliefert haben. Diese nämlich würden aller Wahrscheinlichkeit nach im Westen der Ukraine gewartet und gerieten damit viel stärker ins Visier der Russen. Dazu komme, dass die Raketenabwehrsysteme aus Deutschland und anderen Ländern zwar sehr zuverlässig russische Marschflugkörper vom Himmel holen könnten, auf iranische Raketen seien sie aber nicht eingestellt. Nach Aussage eines ukrainischen Militärsprechers gäbe es derzeit keine effektive Verteidigung dagegen. Eine Lieferung iranischer Raketen an Russland wäre eine weitere Eskalationsstufe, die auch Auswirkungen auf den Nahen Osten und das Verhältnis zwischen dem Iran und den USA hätte, sagt Schiller. Die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Kanada haben bereits wegen der Lieferung von Drohnen weitere Sanktionen gegen den Iran verhängt. Plötzlich rücken damit neben den iranischen Dauerfeinden USA und Israel andere Länder ins Visier des Mullah-Staats. Sämtliche Gegner, oder wie es Hussein Salami, der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, ausdrückt, alle Satane der Welt hätten sich versammelt. Amerika, England, die Saudis und weitere. Unterdessen gehen im Iran tausende Männer und Frauen Tag für Tag auf die Straßen, um gegen die autoritäre Regierung in Teheran zu demonstrieren. Hunderte Menschen sollen im Lauf der Proteste bereits von iranischen Sicherheitskräften getötet worden sein. Der Druck auf das Regime wächst und damit auch die Gefahr einer weiteren Eskalation. Und auch das Verhältnis zwischen den USA und China hat sich noch einmal zugespitzt. Als im Sommer 2022 Nancy Pelosi, die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, ankündigt, nach Taiwan zu reisen, eskaliert der Ton der chinesischen Propaganda. Der ehemalige Chefredakteur des Parteiblatts Global Times stellt auf Twitter gar die Möglichkeit in den Raum, die Volksbefreiungsarmee könnte Pelosis Flugzeug einfach abschießen. Zur Sicherheit fliegt Pelosi nicht auf direktem Weg von Kuala Lumpur über das südchinesische Meer nach Taipeh, sondern eine große Schleife über den indonesischen Regenwald und dann entlang der philippinischen Küste, um möglichst weit weg von China zu sein. Kaum ist Pelosi aus Taiwan abgereist, hält die chinesische Armee eine Militärübung ab, deren Dimension ohne Vergleich ist. Zum ersten Mal fliegen dabei chinesische Raketen direkt über die Insel. Zwei Monate später die nächste Eskalation. Auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei im Herbst 2022 lässt Xi Jinping seine Macht zementieren. Um ihn herum nur noch Ja-Sager. Niemand ist in Sicht, der Xi und seinen ultranationalistischen Tönen widersprechen oder sie zumindest abmildern könnte. China werde seinen internationalen Einfluss, seine Strahlkraft und Gestaltungsmacht weiter ausdehnen, kündigt Xi an. Ihn einzuhegen erscheint kaum noch möglich. Nicht mit internationalen Verträgen und Abkommen und auch nicht mit Resolutionen oder Untersuchungen der Vereinten Nationen. Besonders eindrücklich demonstriert Peking dies, als das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte Ende August 2022 einen Bericht veröffentlicht, der nahelegt, dass der Apparat in der nordwestchinesischen Region Xinjiang systematisch Hunderttausende Uiguren drangsaliert und wegsperrt. Und was macht Peking? Kurzerhand organisieren chinesische Diplomaten eine Stimmenmehrheit im UNO-Menschenrechtsrat. Mit 19 zu 17 Stimmen wird eine Diskussion über den Bericht einfach abgelehnt. Fast niemand wagt es mehr, sich China in den Weg zu stellen, das Land an Recht und Gesetz zu erinnern oder auch gefährliche Geschäftsmänner wie Kali zu stoppen. Die Nachfrage nach Raketen wird indes wohl nicht nachlassen. Nicht in Russland, nicht im Iran, nicht in anderen Ländern. Solange China dem Handel keinen Riegel vorschiebt, wird er weitergehen. Und davon ist längst auszugehen. Sitzt Kali im Gefängnis, werden andere weitermachen. Seine Firmen werden weiter produzieren und weiter liefern. Immerhin kennt die Welt jetzt Kali, alias Fang Wei, seinen Namen und sein Gesicht. Und nun hiermit auch seine Geschichte. Anmerkungen der Autoren. Für dieses Buch haben wir unzählige Expertinnen und Experten gesprochen. Wir sind um die Welt geflogen und durch China gereist. Gerne hätten wir auch vor Ort im Iran recherchiert. Davon wurde uns jedoch abgeraten. Zu groß sei die Gefahr, dass wir beispielsweise unter vorgeschobenen Spionagevorwürfen festgehalten werden könnten. Bereits unsere letzte Einreise vor vielen Jahren war nur mit Touristenvisum möglich und endete mit einer nervenaufreibenden Befragung am Flughafen in Teheran. Gerne hätten wir offiziell mit dem Mossad, der CIA, dem FBI, dem Bundesnachrichtendienst und dem MI6 gesprochen. Auf Anfrage wollten die Behörden aber keine Angaben zu Kali machen. Das US-Außenministerium, das chinesische Außenministerium und das iranische Außenministerium ließen unsere Anfragen unbeantwortet. Wir haben auf verschiedensten Wegen versucht, mit Kali Kontakt aufzunehmen. Unter anderem haben wir eine Interviewanfrage und einen Katalog mit insgesamt 49 Fragen an die Adressen seiner Firmen, an seinen Bruder Li Fangdong und seinen Rechtsanwalt Li Fangchun geschickt. Uns hätte brennend interessiert, was Kali zu all den Vorwürfen sagt, zu den Anklagen der Amerikaner, zu den 5 Millionen Dollar Kopfgeld. Auch zu seiner Person haben wir ihm diverse Fragen geschickt, etwa ob er wirklich für den Staat gearbeitet hat und wenn ja, in welcher Position. Wir hätten außerdem gerne von Kali selbst erfahren, ob er tatsächlich im April 2019 festgenommen wurde und ob er mittlerweile wieder frei ist. Eine Rückmeldung haben wir nie erhalten. Literaturverzeichnis. In dieses Buch sind Informationen aus hunderten Artikeln aus Zeitschriften und Zeitungen in aller Welt eingeflossen. Interessierte HörerInnen des Hörbuchs finden das Literaturverzeichnis im Digitalbooklet zu diesem Hörbuch. Es kann auf der entsprechenden Hörbuch-Webseite unter argon-verlag.de heruntergeladen werden. Sie hörten Die Jagd auf das chinesische Phantom, Der gefährlichste Waffenhändler der Welt oder Die Ohnmacht des Westens von Christoph Giesen, Philipp Gröll, Frederik Obermeier und Bastian Obermeier. Gelesen von Oliver Erwin Schönfeld. Ein Hörbuch des Argon Verlags.